Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten GameOne.de Live-Übertragung zu Ehren der E3, die heute beginnt in Los Angeles. Und wir haben uns hier zusammengesetzt in Illustra-Runde. Bei uns ist der Wolf. Hallo, ich bin Wolf. Ich bin auch dabei. Hallo, ich bin Wolf. Der Hallo, Gregor. Nils. Hallo, ich bin nicht Wolf, aber ich bin zum Glück auch dabei. Und Eddie ist auch da. Ich bin auch da. Ich muss mir ein Mikrofon mit dem Gregor teilen. Und je länger wir warten, ich habe gerade mal auf den Monitor vom Pepper geguckt, der das Ganze hier supervised, weil das ist ja krasse NASA-Technologie. Im Sekundentakt kommen gerade die Leute auf den Server. Wir können eigentlich jetzt jede Minute nochmal eine neue Begrüßung machen für alle neuen Zuhörer. Ja, wir machen das wie bei der Deutschen Bahn. Bei jeder Station wird neu begrüßt. Es werden im späteren Verlauf auch noch Simon dazukommen und vermutlich auch der Trant. Und wir werden so ein bisschen durchwechseln, dass jeder mal drankommt, der was zu sagen hat. Seid nicht verwirrt, wenn ihr viele Stimmen hört. Ich bin übrigens Nils, das habe ich gar nicht gesagt. Du bist Nils, oh, jetzt weiß ich es auch. Ach ja, ja, ja stimmt ja. Auch. Hey Nils, cool. Wir haben nicht nur einen Audio-Stream, sondern wir haben tatsächlich auch die sagenumwobene Technologie des Chats mit eingebaut. Wir wollen, wenn es geht, immer auf diesem Chat schauen und auch mal gucken, ob ihr Fragen stellt, die wir dann hier diskutieren oder beantworten können. Von daher wäre es super, wenn ihr weniger spammt im Chat und mehr Fragen stellt, auf dass die Übersichtlichkeit dann so bleibt, dass wir tatsächlich auch coole Fragen rausfiltern können. Ja, heute beginnt die E3, aber natürlich ist im Vorfeld schon so einiges passiert. Pressekonferenzen finden dann immer schon einen Tag vorher statt. So zum Beispiel Microsoft, die haben ein richtig großes Event auf die Beine gestellt und haben unglaublich viel gezeigt. Unter anderem natürlich das ehemalige Projekt Natal, was jetzt Kinetic heißt. Falsch, nee. Du hast das schon falsch gesagt. Das habe ich falsch gesagt. Kinect. Kinect, verdammt. Kinect. Okay, also Eddie und Nils sind schon mal raus. Ja, also. Aus der Nummer. Kinect, da muss man sich dran gewöhnen, ist ja noch so neu. Aber Jungs, ihr habt es gesehen, Wolf, was hältst du denn jetzt von Kinect, nachdem du erste Bilder gesehen hast? Ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle. Also mich macht das, was ich gesehen habe, auch überhaupt nicht an. Das ist genau das, was wir alle befürchtet haben. Am Anfang wird es so eine Minispielsammlung wie Wii Sports und so weiter geben. Also sie sind ganz klar auf der Nintendo-Schiene. Und das ist so eine Sache, auf die habe ich persönlich überhaupt keinen Bock. Also ich will da irgendwie nicht mehr den Arm rumfuchteln, um Bälle zurückzuschlagen oder zu paddeln. Das sind so Dinge, 10 Minuten lustig und dann schmeißt man es in die Ecke. Also ich kann von sowas längerfristig nicht gefesselt werden. Allerdings auf der anderen Seite halte ich das auch für einen sehr, sehr klugen Schachzug von Microsoft und ich glaube, sie konnten gar nichts anderes machen. Also das ist ja schon eine durchaus noch etwas exotische Technologie, an die man ja auch erstmal rangeführt werden muss. Also von uns hat es auch keiner gespielt und keiner hier weiß so richtig, wie sich es anfühlt, wie das alles funktioniert. Und da gibt es ja schon so eine gewisse Berührungsangst davor vielleicht bei dem einen oder anderen. Deswegen finde ich es gar nicht so dumm, erstmal die Nintendo-Schiene zu fahren und das so zu machen wie Nintendo, ja. Nämlich möglichst einfach, möglichst leicht, möglichst casual. Und ich glaube, wenn sie es so gemacht hätten, was sich wir als Hardcore-Gamer gewünscht hätten, nämlich, weiß ich, gleich einen fetten Ego-Shooter mit dieser Technologie in Verbindung zu bringen und das auf den Markt zu werfen. Ich glaube, da hätten sich Hardcore-Gamer gefreut, aber das wäre dann ein, wie wir in unserer Generation sagen, ein epischer Fail geworden, weil sich das, glaube ich, einfach nicht in so großer Stückzahl verkauft, dass es sich längerfristig lohnt. Also ich glaube, wie die das machen, machen die schon richtig, möglichst viele Stückzahlen unter die Leute bringen und Familien ansprechen und die Hardware-Basis installieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Also ich habe es noch nicht abgeschrieben, aber ich bin jetzt auch nicht begeistert. Ja, von, wie heißt das noch gleich? Na? Hey! Kinect hieß nicht Kinetic, das war ja Sony vor ein paar Jährchen. Richtig, mit dem ganzen, und das war ja auch schon bekloppt. Zeug, was sie gemacht haben. Ich wollte nur ganz kurz sagen, als Beweis quasi, dass, weil viele Leute könnten ja sagen, das ist ja gar nicht live, die haben einfach einen Podcast aufgenommen und spielen den jetzt ab. Der Beweis, dass das live ist, ist, dass Simon gerade reingekommen ist, der eigentlich zum Start sein sollte. Wir haben jetzt auch richtigen Ton und Simon ist jetzt auch da, also begrüßt er jetzt einfach nochmal alle. Ja, also an alle, die jetzt dazugestoßen sind und sich fragen, was höre ich da für Stimmen? Wir machen einen Live-Podcast zu Ehren der E3, die ja heute beginnt und deswegen haben wir uns zusammengefunden, die ganze Redaktion. Jetzt ist der Simon auch eingetroffen, wie der Eddie gerade gesagt hat, der Gregor ist noch da, der Wolf und ich bin Nils und wir quatschen über das, was schon passiert ist, sprich natürlich die Microsoft-Pressekonferenz und das, was noch kommen wird, Sony, Nintendo, EA ist auch schon gewesen und natürlich Valve, was ist denn jetzt die große Überraschung, nachdem ja das Portal 2 Event gecancelt worden ist. All das wollen wir heute so ein bisschen behandeln. Ihr seid herzlich willkommen und das sei auch nochmal gesagt, wir haben einen Chat, ihr könnt also parallel mitchatten, der Lärm bei Simon, wie immer. Und ihr könnt natürlich auch in den Comments diskutieren und euch austauschen. Gerade haben wir schon angefangen, über die Microsoft PK zu sprechen. Und Wolf hat gerade sich schon ein bisschen beschwert, dass hauptsächlich Casual-Titel vorgekommen sind. Aber man hat ja zum Beispiel auch Gregor Forza gesehen, du als Motorsport-Fan. Was, glaube ich, was ja eben auch mit... ja, ich glaube, Forza war ja, stimmt, das war ja das, was sie so quasi als so kleinen Knochen für die Gamer reingeschmissen haben in diese ganze Kinect-Präsentation. Das war ja auch so ein so spezielles Erlebnis, dass du die Pressekonferenz gesehen hast und die zeigen vorher die Handvoll Spiele, die sie haben. Dann kommen sie ganz groß an, ey, jetzt exklusiv alles auf Xbox. Und dann kommt erstmal dieser wirklich, ja, sagen wir einfach mal schlimme Kinect-Scheiß. Dann dort an mit den, wo du merkst, hey, wir sind gerade im Jahr 2006 angekommen, was Nintendo schon alles gemacht hat. Jetzt haben wir Kinect Sports, ja, und wir haben Yoga und dies und alles. Und da zwischendrin mit reingeworfen, eben nochmal so kurz ein bisschen was über Forza. Und das war schon zu der Zeit passiert, wo ich einfach nicht mehr konnte und die Präsentation auf stumm geschaltet habe und mir nur noch die Bilder angeguckt habe. Es hat, glaube ich, jeder gemacht einfach hier, weil nachdem du die ganzen wirklich interessanten Sachen gehabt hast und über die, denke ich mal, werden wir auch gleich noch sprechen, wie Metal Gear Solid Rising, dass du in dem Großteil des Kinect-Schwachsinns da nochmal ein mögliches Hardcore-Gamer-Game eingebaut hast mit Forza, wo du auch, glaube ich, nur gesehen hast, du hattest das Auto von allen Seiten angeguckt und dann war es auch wieder vorbei. Und dann waren komische Typen auf der Bühne, die haben alles mit der Xbox gemacht, außer spielen. Ja, und Sonic Freeride, das war, glaube ich, auch für die Nerds noch so reingebaut. So habe ich das verstanden, dass es so für die Leute ist, hey, wir haben nicht nur, ich habe ja aufgeschrieben, Tanzparty, Gameparty, Bewegungssport, Kinderbewegungssport, Spaß, Tierchen, Tierchen, die man streicheln muss. Sportparty, genau, Sportparty 2, tanzen, nochmal tanzen, Sonic Freeriders, bewegungssensitive Tiersimulation. Ja, das war so dieser Screen, den man gesehen hat von den Launch-Titeln von Natal, wollte ich sagen, von Kinect, war so, glaube ich, so einer der traurigsten Launch-Line-Ups, die ich je für eine Art Konsole oder neue Hardware gesehen habe, wo es einfach nur Punkt, Schwachsinn dann gewesen ist, den man schon von anderen Konsolen her kennt. Und Forza. Ja, also es war echt ein schlimmes Line-Up für Kinect. Und ich weiß nicht, da wolltest du bestimmt nochmal gleich drauf hingehen, aber es brennt mir ein bisschen an den Nägeln, die Präsentation von Harmonix mit dem, glaube ich, der Killer-Applikation, ja, nach Rockband, nachdem Rockband das alles Musikgenre nochmal neu aufgerollt hat und da kommt dies und kommt jenes, haben die jetzt rausgebracht, wie hieß es nochmal im Detail? Dance Central, wo du mit dem Kinect dann quasi den Vortänzer machen kannst vom Fernsehen und es mich daran erinnert hat, ich glaube bei Ballad of Gay Tony gibt es ja auch diese schönen Tanzsequenzen, wo du dann yay oben und yay unten und yay links und yay rechts. Aber bei Kinect war es das Thema von Geil aus Street Fighter, zu dem sie getanzt haben. Ja, da hatte ich... Aber du hast ja keinen Ton angehabt. Ich hatte den Ton nicht, das wäre gut gewesen. Ich habe nur gesehen, weil ohne Ton fand ich es teilweise auch extrem lustig einfach, ja. dass die als Vortänzer, weil normalerweise würdest du da ja wirklich nur irgendwelche richtigen Tänzer heiße nehmen. Weiber, sag's ruhig. Heiße Schnitten, ja, genau. die ihre Rundungen einfach bewegen und dir hinschmeißen in 3D in die Linse. Ja. Stattdessen ist dort gekommen ein Nerd, ja, und der aber richtig fette Moves drauf gehabt hat, ja, also in seinen eigenen Augen. Der ging ab. Der ging richtig ab, ja. Aber ich fand das nett. Also man muss ja auch mal realistisch bleiben. Kinect. So ein Spiel spielen eben nicht die guten, hübsch aussehenden Frauen, die toll tanzen können, weil die gehen ja wirklich in die Clubs. Und, nee, die sind bei mir zu Hause. Oder sind bei Wolf zu Hause im Keller. Ich muss dann auch schon wieder. Und das ist natürlich ein Spiel, das spielen ja wir Nerds, die wir uns nicht raustrauen und lieber für uns alleine tanzen. Das ist ja so ein bisschen wie bei Grandma's Boy, wer den Film gesehen hat, mit Dance Dance Revolution, quasi die Stage für zu Hause, für den heimischen Keller. Und von daher fand ich das eigentlich ganz authentisch, dass sie da Nerd hingesetzt haben. Ja, also es ist einer natürlich dieser geleckten Microsoft-Nerds, ja, wo du siehst, dass der eigentlich in die Position reingekommen ist, aber jetzt diese ganzen Präsentationen machen muss. Deshalb hat er so ein kleines Nicht-Nerd-Sein-Training bekommen. Ja, so Jay Allard-Style, ja, die Glatze rasieren, ein Kapuzenpulli und das Sakko, ne, ja. Da gucken alle Gregor an gerade. Alle Leute gucken gerade auf Gregor und grinsen. Ja, natürlich. Das hat hier nichts zu sagen. Auf jeden Fall ist die typische Art eben, dass man versucht, durch solche Leute vorne bei den Präsentationen einfach nochmal die typische Gamerschaft zu binden, aber auch gleichzeitig damit gesagt wird, eigentlich ihr seid jetzt nicht so wirklich für uns interessant. Wir suchen jetzt die Kundschaft, die Nintendo rangeholt hat, ja, die Hausfrauen, also die, ja genau, die schwangeren Hausfrauen, die dann normalerweise auf dem Sofa sitzen und DS spielen. Du hast schon sehr spezielle Bilder, ne? Ich schwangere Hausfrauen zum Spielen. Schau dir mal einen Nintendo Wii Werbeclip an. Ja? Die finde ich aber gut, muss ich zugeben. Ja, die mit Moritz Bleibtreu und Christian Ulm, ja, okay, die mag ich. Ja, die sind ja noch ein wenig spezieller, aber die meisten, die ich gesehen habe, dann sitzt da wirklich eine schwangere Frau barfuß auf dem Sofa, hört Annette Louisanne und spielt dann Cooking Mama. Ja, also die Zielgruppe, halt so das ist die Zielgruppe, die Kinect dann ansprechen will, und genau. das Einzugsgebiet inwiefern mit dem kleinen Mädchen, was dann die Kinectimals war das dann, ne? Ja, das sich virtuell hat vom Tiger streicheln lassen, dass da fast der Pedobär noch mit rausgehüpft ist hinten. Also, hat, ja. Pedotiger. Live on Tape. Ja, es gab ja aber nicht nur diese Casual Games, Eddie, sondern du bist ja Filmfan, und was sie ja auch gezeigt haben, ist, dass man mit dieser Steuerung eben auch Filme starten kann, Filme pausieren kann, dass man wirklich wie bei Star Trek sagen kann, Xbox, Play! Und dann fängt der Film an. Man kann das auch per Voice Control pausieren und vorspulen. Was hältst du davon? Ja, genau. Also das hat man ja auch schon vereinzelt in diesen allerersten Natal-Videos gesehen, dass das so sein soll. Und das ist tatsächlich das, was mich an diesem ganzen Produkt Natal oder Kinect am meisten interessiert, sind eigentlich diese Eingabemethoden. Gar nicht mal jetzt schon in Form von Spielen, sondern einfach, ich sitze auf der Couch und steuere Menüs oder Programme wie Tom Cruise in Minority Report. Das alleine, wenn das schon funktioniert, wie ich es mir vorstelle in meinem Kopf, fände ich schon tierisch geil. Und es gibt ja auch diesen einen Trailer von Child of Eden, von den Rest-Machern, also quasi Rest 2. Und da sieht man auch ganz am Ende beim Trailer, wie so ein Typ quasi, es sieht wirklich aus wie bei Minority Report, so die Hände ausstreckt und dann so wischt und das Vieh geht halt so mit. Und wenn das schon irgendwie so klappt und sich auf so ein Hut übertragen lässt, dann, also das stelle ich mir teilweise schon geiler vor, als einfach nur irgendwelchen Sachen von links nach rechts ausweichen, wie beim Sat.1 Superball oder so, sondern gerade so, ja, wenn man sich das überlegt, du hast kein klassisches Inventar mehr, sondern du musst eine Tasche aufmachen und holst eine Sache raus und legst die dir da oben, legst die irgendwie an den Bildschirm und so. Das sind die Kleinigkeiten, die ich mir eigentlich von dem Programm mehr verspreche, als jetzt, wie gesagt, halt hundertprozentig realistisches Ausweichen oder Manövrieren. Ja, wobei, das ist ja eindeutig schon der nächste Schritt. Also ich glaube, wir sind ja froh, wenn es überhaupt erstmal so weit klappt, dass man wirklich Filme starten kann und Menüs bedienen kann. Also dass die Kamera so funktionstüchtig ist, dass das wirklich alles funktioniert mit den ganzen Aber Kommando. Das ist das Wobei, ist ja auch die Frage wieder, ob das wirklich irgendwie sinnvoll ist oder am Ende nur Spielerei bleibt. Ich meine, also so Voice Control können ja Telefone auch schon seit Jahren, macht ja auch kein Schwein. Ja, klar. In der U-Bahn sagst ja auch nicht, Telefon an. Aber wenn es wirklich, es geht ja im Prinzip einfach nur darum, ob es wirklich Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, und ich lass mich da auch spätestens seit iPad und iPhone und so wissen wir, dass einfache Bedienmöglichkeiten einfach auch Spaß machen können. Ich meine, das iPhone ist jetzt nicht das beste Handy, was es gibt mit den meisten Features, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß damit auch zu navigieren. Und das verspreche ich mir halt auch von so einem Kinect. Und ich bin wirklich ein Laie von dieser Technik. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt, was ich gerade gesagt habe, komplizierter ist oder nicht. Aber ich stelle mir halt so vor, dass wenn eine Kugel auf einen fliegt und man will der ausweichen, dass das wesentlich komplizierter ist, richtig irgendwie im Raum abzugreifen, als einfach auf einer 2D-Fläche Sachen hin und her zu schieben. Das stimmt, ja. Also deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass das geht. Und bevor der Simon was sagt, will ich nur ganz kurz vom Pepper, unserem Headmaster, hier ausrichten. Für alle, die im Chat sind. Was ist denn mit dem Chat los? Beziehungsweise der Chat ist überfüllt. Es ist ein Riesenansturm und es kommen momentan keine Leute rein. Und wir bitten, das kurz zu entschuldigen, weil wir mit diesem Programm, mit dem wir das heute machen, wirklich auch zum allerersten Mal arbeiten. Wir sind schon froh, dass ihr uns live hören könnt. Also habt ein bisschen Nachsicht. Wir werden morgen natürlich versuchen, das alles noch ein bisschen zu verbessern und zu machen. Heute ist quasi, seid ihr beim offiziellen Beta-Test dabei. Also wenn nicht alles gleich klappt, nicht gleich dem Simon den Kopf abreißen. Ja, tut mir auch leid. Ich habe das hier alles organisiert. Zwei Sachen wollte ich nur sagen. Du hast natürlich mit allem recht. So, zwei Sachen. Zum einen gab es halte meine Hand hin, das war mein Handy, ich halte meine Hand hin, dann wird dann was dadurch aktiviert, gab es ja auch schon bei diesen iToy-Programmen, das war ja dann oft das Menü, weil man ja nicht noch einen Controller anstecken hatte, und das war, mich hat das damals unglaublich gestört, weil ich diese Dinge immer vorstellen musste, und dann musstest du zielgenau wirklich in diese Ecke, und links und rechts durfte deine Hand, meine ist ja ein bisschen breiter, nicht zu breit sein, ja, aber genau, und du hast dann automatisch zwei oder drei Sachen angewählt. Weil es aber halt nicht richtig funktioniert hat. Ja, ich glaube auch, dass es besser funktioniert, ich glaube nur, ich frage mich wirklich, wie soll das laufen? Du brauchst ja dann wie beim iPhone, weil du es gerade erwähnt hast, eine Safety, wo du sagst, okay, jetzt möchte ich nichts navigieren, nicht zum Ende des Films springen, sondern ich möchte mir nur Chips aus meiner Tüte holen. Genau, genau. Was übrigens auch schwierig ist bei Voice Control, ne? Wenn irgendjemand mal im Film was sagt, räuspert sich, dann hält der Film an, weil das Programm denkt, du hättest gerade ein Kommando gegeben. Das das Kommando startet natürlich wie bei Star Trek immer mit Xbox. Xbox, Computer. Red Ring of Death. Darf keiner natürlich Xbox sagen. Genau, du darfst nicht lassen. Den Xbox-Sucks-Trailer auf YouTube gucken oder sowas, weil sonst schaltet sich die Konsole von alleine ab. Wer weiß, was sie dann startet, wenn Xbox-Sucks-Trailer. Ich hatte mir davon auch ein bisschen erhofft, weil was mir bei Xbox-Filme gucken mal auf die Eier geht, ist der dumme Controller, der rutscht einem immer irgendwie vom Schoß und spult dann 10 Minuten vor und du findest ihn nicht und dann ist der Film am Ende und du siehst die letzte Szene und bist beleidigt. Und ich hoffe, dass man mit dieser Steuerung nicht immer aus Versehen irgendwelche Knöpfe drückt, wie bei einem haptischen Controller. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Wie oft passiert dir das? Ständig, immer. Wirklich? Ja. Warum legst du den Controller nicht einfach zur Seite? Ja, ich sehe... Ja, das Problem, der Nils hat vollkommen recht, die Dinger sind so sensibel, weil die Trigger-Tasten, mit denen steuerst du es vor- und rückspulen, die liegen frei. Ja. Und das heißt, selbst wenn du ihn nicht 100% vorsichtig hinlegst, sondern nur irgendwie auch nur schräg zuerst legst, dann sind schon die R-Trigger gedrückt oder die L-Trigger und es geht Film los. Und legst dann das Pad weg. Ja, und was ist, wenn du mal kurz Pause drücken musst oder nochmal eine Szene? Dann beugst du dich nach vorne und drückst Pause. Wir halten fest, Wolf geht weder aufs Klo, noch muss er trinken, essen, hat auch keine Freundin offensichtlich. Oder also, Wolf, du bist einsam, Wolf, du brauchst keinen Nathan. Oder ich gucke nur Blu-Rays, nicht über die Xbox. Ich sehe schon, wahrscheinlich als Schutz, damit man nicht aus Versehen was macht, kriegst du gleich so einfach so einen Mundschutz mitgeliefert mit Nathan, damit du nicht reden kannst während der Aufnahme. Aber manchen Leuten, die beim Gucken gerne reden, den können immer so ein Ding auch. Nein, musst du tragen. Musst du tragen. Oh, das wäre ja super. Mir. Und auch nur du. Auch nur du. Dann könnten wir endlich mit Gunnar wieder was zusammen gucken. Ja. Oder Spoiler-Mark. Oh Gott, ja. Aber man sieht ja schon daran, dass wir hier so angeregt diskutieren, so ganz falsch ist das Konzept ja offenbar nicht von Kinect. Es geht ja irgendwie auf, also jeder hat eine Meinung dazu und es trifft auf jeden Fall Nerven, ob es jetzt gute oder schlechte Meinungen sind, die man hat. Ja, aber es wird auf jeden Fall immer diskutiert so und das meine ich. Ich glaube, der Ansatz von Microsoft erstmal wie casual auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gehen. Jeder sieht's und jeder rafft es sofort und jeder kann dazu irgendwas sagen. Ich denke nicht, dass es die falsche Variante ist. Ja gut, die konnten auch nicht wirklich was anderes machen. Ist klar, dass die jetzt in die Richtung gehen. Aber, so kreativ sind die nicht. Ne? Ja, also selbst das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ja, ich also nicht, selbst dass die nicht kreativ genug sind. Das, was jetzt von Microsoft und auch, worüber wir natürlich morgen sprechen werden, wenn Sony dann entsprechend ihr Zeug gezeigt hat und Nintendo eventuell mit was Neuem kommt, was ja dann heute... Ja, wer weiß. Also es rumort wieder. Man könnte ja sehen, was dann nochmal... Ein neues Zelda! Wahrscheinlich. Also ich werde jetzt langsam ein bisschen rattig, aber auf jeden Fall, das wirkt alles, was jetzt so von Microsoft und dann auch von Sony kommen wird, so, wir holen jetzt erstmal auf, das stimmt. Dann alles erreicht haben und die versuchen es natürlich nochmal ein bisschen glatter, ein bisschen cooler, ein bisschen anders zu machen. Ne? Ja, und, aber ich meine, also ich wollte ganz kurz sagen, weil wir gerade über dieses Thema Kinect sprechen, dass wir jetzt unseren allerersten Feldversuch in Form eines Votes live online stellen. Das ist nämlich eine weitere Funktion neben dem wunderbaren Chat, den ich schon gerade zerbombt habe durch eure Anwesenheit. Unglaublich. wir haben jetzt ein Vote online gestellt. Was haltet ihr von Kinect mit den folgenden Antwortmöglichkeiten? Endlich Innovation. Geil. Billige Wii-Kopie. Interessiert mich nicht. Und könnte ganz nett werden. Ihr könnt jetzt live abstimmen und dann auch direkt das Ergebnis sehen. Ich drücke jetzt einfach mal auf endlich Innovation. Das drücke ich auch mal. Ja, 51% sagen, könnte ganz nett werden. Das ist eher vorsichtig, oder? Boah, und die Votes gehen, ich gucke gerade, 1230. Sekündlich kommen mehrere Milliarden dazu. Ja. Das geht ordentlich. Die Frage ist, ob man diesen Vote mit Natal bedienen könnte. Also mit Kinect, Entschuldigung. Ja. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Ja, genau. Erster Feld. Nein, du musst den anderen Buchstaben reiben. Ja, Wolf, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen für den Buch. Nee, ich habe jetzt auch schon vergessen, was ich sagen wollte. Na gut, wirklich. Dann sag ich komplett. Ja, bitte. Sag ich einfach was. Weil wir waren ja, glaube ich, beim Thema Kreativität und das ist ja zum Glück auch keine Rolle, die jetzt Microsoft exklusiv hat, sondern die ganzen Drittentwickler können natürlich ihre Kreativität mit Natal ja auch Kinect. Ja. Übrigens, glaube ich, eine Mischung aus Kinetik und Connect. Wahrscheinlich. Entweder, ich glaube, aus Kin, also Verwandtschaft, ja, und Connect, also verbinden. Also, dass man ich finde meins besser. Irgendwas wird es sein, auf jeden Fall. da bin ich guter Dinge, dass es vielleicht tatsächlich noch dann auch Titel gibt, die uns Hardcore-Gamer ansprechen. Vielleicht irgendwelche Horror-Shooter. Du hast es ja gesehen. Ein bisschen was soll ja dazu kommen. Ich glaube, also wir können da ja, denke ich mal, auch die Brücke schlagen zu Metal Gear Solid Rising, was, glaube ich, so das einzige Ding war, was ich gestern gesehen habe, wo mir die Kinnlade erstmal runtergeklappt ist. Du sollst da angeblich, also ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt wurde, dass du eventuell auch mit der Hand slashen sollen kannst, ne? Dass du dort... Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sah schon genau darauf. Ja, und ich meine alleine, das ist so auch so ziemlich, es hat schon Sinn gemacht, dass sie das so ziemlich als erstes in die Pressekonferenz mit reingeschmissen haben, weil da sind allen nochmal die Augen aufgegangen. Alleine wenn du denkst, ey, Ninja Gaiden habe ich schon alles gesehen, was an Gesplatter und sonst was geht. Und dann geht diese Slash-Arie los, Wo du dann einfach denkst, ja, Deutschland kommt das nie raus. Ja, außer sie ersetzen alles durch dieses weiße Cyborg-Blut oder so, dann könnte es vielleicht gehen so, weil die Szenen gingen noch, also wo halt Cyborgs niedergemacht wurden, aber mit Menschen in Slow-Mo, je nach Wahl, mit Kinect durchsäbeln, das ist einfach zu viel. Aber ich habe mal eine Frage zum Thema Metal Gear Solid Rising. Ich habe den Trailer gesehen und ich bin mir nicht ganz sicher, ist das wirklich ein richtiger, voller Metal Gear-Titel oder ist das so eine Action-Variante, wo es halt hauptsächlich darum geht, so aller Streets of Rage halt nur mit Schnetzeln und Kinect? Nee. Weil es sah irgendwie nicht sonderlich nach storymäßigen Schleichen aus. Aber ich fand, es sah dafür genauso aus wie die Metal Gear Solid 4 Engine. Also das Rumlaufen und Kämpfen sah exakt so aus wie in der Metal Gear Solid 4 Engine gemacht. Aber du musst auch eben sagen, natürlich ist dieses Schleichen ein vorherrschendes Element, was du bei Metal Gear dort natürlich hast. Aber dieser Action-Part kommt natürlich auch nicht zu kurz. Speziell, wenn du an Metal Gear Solid 2 denkst, da gab es ja auch die Slash-Abschnitte sozusagen, wo du mit dem Schwert rumgelaufen bist und das mit dem Stick gelenkt hast. Das ist, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, ob es da konkret Schleichparts geben wird, aber es ist eine natürliche Erweiterung von dem, was die Engine und die Welt dort bietet und auch mal ein neuer Ansatz vor allem. Ich wollte halt nur wissen, ob das jetzt wirklich ein richtiger, vollwertiger, also quasi Metal Gear Solid 5 ist oder ob das wieder mal so ein Spin-off ist, wo sie sich quasi der Charaktere und dem Universum bedienen, aber im Prinzip einen Gameplay-Fokus auf eine andere Stelle richten. So. Ich glaube, man kann es jetzt noch nicht so genau sagen, dafür gibt es zu wenig Aussagen. Ja, außerdem 5 ist ja Peace Walker, wie die gesagt haben. Ja. Na, ich denke, es wird wahrscheinlich, also gefühlt wird es eher in Richtung Spin-Off dann gehen, einfach weil die Geschichte ist erzählt bei Metal Gear, was Solid Snake und alles drum und dran angeht. Aber Raidens Geschichte nicht, das ist ja auch das Interessante, wie er zu Raiden wurde und das ist ja alles so nur so vage angedeutet. Ja, Spoiler für etwas, heißt was dann... Raiden. Also was die zum Beispiel dort machen können, wenn es ein Prequel ist sozusagen gegenüber dem, was... Nee, ich erzähle keinen Spoiler, ich erzähle nur alles, was bekannt ist. Wenn es ein Prequel dem gegenüber ist, was bei Metal Gear Solid 4 passiert ist, man kann sich ja auch diese komische Database dort durchlesen und ich glaube, es geht ja auch darum, wo dann... In Teil 4 war ja dieses kleine Kind dort, Sunny, die Tochter von Olga. Die mit den Eiern. Die mit den Eiern, genau. Und die dann binomische Formeln sich vorgelesen hat beim Kochen. Die hat er, glaube ich, wenn man nach dieser Database geht, aus Fort Knox entführt. Dass die irgendwie dort dann reingepackt, also dass die dort festgehalten wurde. Also die saß da zwischen dem ganzen Gold einfach rum. Entschuldigung, nicht Fort Knox, sondern Area 51. Ah, okay, nicht das andere Fort Knox. Nein, aber ich meine so, wenn die das als Storygrundlage nehmen, wie er Sunny befreit hat, sozusagen aus Area 51, da bietet sich ja wieder ein Schleichspiel an. Ne? Oder man muss die ganze Zeit nur schnetzeln. Oder man muss nur schnetzeln. Beides, also quasi ein Schneichspiel, also schneiden und schleichen aus dem neuen Genre der Schneichspiele. Ihr habt alle recht, besonders du, Nils. Aber er kennt ja irgendwie die Metal Gear Solid-Spiele. Aber ich meine, natürlich wird er sich wahrscheinlich unsichtbar machen können oder so. Ja, natürlich. Also, natürlich gibt es da Elemente, wo man sich verstecken muss. Aber ich meine, also Raiden wirkt auf mich schon ziemlich übermächtig. Ich glaube, man hat dann eher Angst vor den dicken Maschinen, die noch kommen werden. Ja, nicht also... Vor dem Fußsoldaten. Alleine wird man wahrscheinlich auch nicht so einfach zerschnetzeln können. Glaube ich nämlich auch. Also das wäre wirklich zu blöd, also, wenn man einfach alleine, alles, was einem da entgegenkommt, so mit so einer Handbewegung kaputt machen kann. Ja, er hat ja diesem einen großen Cyborg in dem Trailer so das Rückgrat, also das Cyborg-Rückgrat, menschliches Rückgrat rausgerissen und das dann so genüsslich zerquetscht. Also ich glaube, es gibt dann auch so Schwachpunkte bei jedem großen Gegner, die man ausschalten muss. Ja, so wird es wahrscheinlich sein. Also denk mal an die großen, das hat man in den Cutscenes dann gesehen von Metal Gear Solid 4, was Raiden da alles abgefeiert hat. 10 von diesen Dingern einfach mal. Und denk einfach mal das als spielmäßige Sequenz in einem Ninja-Gaiden-mäßigen Gameplay dort mit verbaut. Ey, fuck you, Itagaki. Ja, ist mir scheißegal, was da jetzt noch kommt. Ich will jetzt Metal Gear Rising und kein Ninja Gaiden mehr. Ein weiteres Indiz dafür, dass das irgendwann in gar nicht allzu ferner Zukunft natürlich auch Hardcore-Games für Hardcore-Gamer geben wird, die das benutzen. Sony macht ja eigentlich was ganz Ähnliches. Ihre Move-Technologie, die wird ja auch noch in aller Ausführlichkeit wahrscheinlich präsentiert. Und im nächsten SOCOM-Teil ist es ja auch implementiert. Und natürlich ist sich Microsoft dessen auch bewusst, dass Sony das auch macht und hat so eine Technologie und dann auch noch einen coolen Ego-Shooter mit der Technologie. Also ich glaube, auch im Falle von Microsoft müssen wir da jetzt nicht so lange warten, bis es endlich mal Spiele gibt, die uns ja, nicht die, peinlich sind zu spielen. Das wird jetzt alles natürlich auf jedes neue Spiel, was kommt, nochmal auf die eine oder Art mit draufgepropft, zusammen mit dem 3D-Anspruch eben jetzt, der bei Sony ja nochmal so sehr vorgeprescht wird. Weiß ja nicht, wie es bei Microsoft momentan aussieht, weil die beschränken sich ja auf Kinect. Die haben zu 3D noch gar nichts gesagt. Das ist auch sehr, sehr verwunderlich. Ich hatte da auch wirklich mit ein paar Ankündigungen gerechnet. Also Sony, die sind da relativ offen, was ihre 3D-Begeisterung angeht. Das weiß man ja schon. Genau. Und da wurde auch schon erste Videos, so Killzone. Genau. Das wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie die technischen Grundlagen dafür geschaffen haben wollen, zumindest 3D zu machen. Und das steht und fällt das Interesse wahrscheinlich auch mit der Möglichkeit, das zu vermarkten. Doppelte Dimension, halbe Framerate. So sieht es dann aus im fertigen Hauptsache Spiel. Hauptsache 3D. Ja. Ein Titel, der ja auch gezeigt worden ist, der ja vielleicht auch gar nicht so casual sein muss, ist ein Star-Wars-Titel. Ist da vielleicht ein bisschen vorweggegriffen. Es wurde ein nettes Renderfilmchen gezeigt, wozu die Akteure davor gar nicht richtig agieren konnten, weil sie es scheinbar nicht richtig auswendig gelernt hatten. Was das Ganze dann absurdum führte, weil man es gemerkt hat, dass es eben vorgerendert ist. Das war wirklich schlecht. Also das war echt peinlich. Und im Jahre 2010 sollte sowas nicht mehr passieren. Damit meine ich, man sollte nicht mehr versuchen, Leute, die dann im Netz jeden einzelnen Frame analysieren, zu verarschen, weil das funktioniert nicht. Ja, auch Leute mit Augen Lost einfach. Schon gescheitert. Ne? Dass sie immer noch denken, mit sowas durchzukommen. Ne? Das ist wirklich noch faszinierend. Seit Project Revolution hier, irgendwie Nintendo 64, glauben die Leute, wir glauben das. Das ist eine Frechheit. Aber dafür wollte ich was sagen, ganz kurz nur. Dieses Star Wars-Ding, auch wenn es vorgerendert war, kann ja sein, dass es wie Motorstorm damals einfach zeigt, wie es sein sollte. Das hat mich an so einen Lightgun-Shooter, an so einen Railgun-Shooter erinnert. Ja, total. Nur halt mit dem Schwert. Ja. Fand ich jetzt gar nicht mal so dumm. Also würde ich auch spielen. Mal gucken, wie es funktioniert. Aber wisst ihr, es ging immer nur nach vorne und neue Gegnerwellen. Sie müssen halt nur gucken, dass das genau das nicht irgendwann zu langweilig wird. Also wenn du, weißt du, eine halbe Stunde halt immer nur nach vorne gehst, ein bisschen rumwedelst, weiter nach vorne gehst, rumwedelst und das 8 Level lang, dann wär's, glaube ich, ein bisschen öde. Aber ich habe da schon Vertrauen, dass sie noch 2,5 Ideen da haben, die das Ganze Spaß machen. Also ich glaube, man wartet ja immer noch auf das, irgendwie schon auf das ultimative Star Wars Action-Spiel. Na, es hieß ja immer schon, jetzt ist die Wii-Mode da, jetzt werden wir endlich 1:1 Lichtschwerter-Spiele haben. Ja, ja. Aber und dann hat man gemerkt, Nintendo Wii kann nur Scheiße produzieren, was die Grafik und alles angeht. Jetzt soll es ja kommen. Ja, ich sehe es ja schon mit Kinect jetzt einfach. Wie willst du dich denn dann sonst durch eine 3D-Umgebung bewegen, wenn du nicht zusätzlich einen Stick in der Hand hast? Weil du bist ja selbst damit beschäftigt, herumzuhacken. Vielleicht, dass da oben ein Laufbutton ist, wo du deine Hand dranhältst, während du mit der anderen hackst oder irgendwie so. Genau, wie bei Kinetic. Ja, musst genau. Du mit der Hand so zittern, genau. Damit du musst laufen. Genau, Jazz Hand links oben bedeutet laufen. Ja, und dann hier Stick, Fingers und irgendwie solche Tanzmoves, dann, dass du dich bewegen kannst. Da hat Sony echt, muss man sagen, einen Vorteil, auch wenn sie diese komischen Eisbällchen-Dinger haben, aber da sind nix Knöpfe dran. Also da hat ja, man also so da diese Kinect-Vorteile plus vielleicht eben noch ein paar Buttons. Genau, es ist so der halbe Schritt sozusagen zu dem Natal, also zum Kinect dann eben hin, eine erweiterte Version von der Wiimote. Ich sag nur, The Return of Power Glove. Ja, er kommt zurück. Oh ja, ich hatte ihn zuletzt in der Hand, ein ganz, ganz schlimmes Gerät. Ja. Ja, aber wenn es jetzt, weiß ja auch mal so funktionieren würde, wie es aussieht und nicht nur, weißt du, einfach ein Pad auf einer Hand wäre, dann könnte man schon vorstellen, so wäre so ein Glove schon geil. Also ich, oder? Wer hätte was dagegen? Wer hätte was gegen so ein... Das wird auch kommen. Also irgendwann, glaube ich, wird es auch Spiele geben, die auf jeden Fall darauf angewiesen sind, dass genaue Fingerbewegungen echt erkannt werden. Dann werden wir irgendwann... Ja, Rockman 3. Glove, glaube ich, auch, wenn wir dann uns über die Finger ziehen und dann wirklich echt so Schalter greifen müssen. Oder woanders drüber, wo es halt gebraucht wird. Ja. Oder wo es drauf passt. Genau, ne? Wenn sowas, also vor allem, was dann auch ganz gut wäre, wenn das haptisch auch noch ein bisschen ist, also dass da, wenn du so einen Handschuh anhast, der dann auch die Impulse gibt, als ob du irgendwie so ein bisschen Druck drauf hast, wenn du dann drauf gehst. Ne? Genau, und dann noch die Stromschläge, da haben wir letztens hier schon drüber gesprochen, das ist auch nur eine Frage der Zeit, genau, bis wir endlich Schmerzen in Spielen erfahren. Dann kann man endlich auch Saw richtig umsetzen. Ja. Wie geil wär's denn auch in Multiplayer? Ich cheate dich zu Tode mit Elektro. Mal ernst, ich finde das toll, wie geil ist denn ein Multiplayer-Spiel, wenn ich Nils einen Stromschlag verpassen kann, indem ich ihn einen Kopfschuss verpasse. Oder herrlich. Oder stell dir mal vor, sowas wie Heavy Rain, so weißt du, diese Szene, wo du durch die... La. Und Spoiler dann auch. Kriegst du aber so leichte, also natürlich nicht wirklich gefährlich, aber so leichte Schmerzimpulse, die du dann bei Bedarf aber auch ein bisschen hochdrehen kannst, wenn deine kleine Schwester mal spielt. Oder? Aber Oma, auch nur schön, wenn es ein bisschen wehtut. Ich weiß jetzt, wer hatte die Frage gestellt, wie man da läuft? Ich habe die Antwort nämlich, und zwar ein Zusatzgerät, Eingabegerät, und zwar Laufband. Sehe ich hier die Leute excited? Soll das kommen, oder? Na, so ein Laufband. Stell dir das mal vor, du läufst halt auf diesem Band. Und wenn du schneller läufst, läuft dein Charakter auch schneller. Ja, so wie halt ein Hometrainer. So ein Laufband. Wir können jetzt gar nicht absehen, ob du das ernst meinst oder nicht. Weil ja, das so es könnte durchaus sein. Wieso? Aber wie soll das denn technisch funktionieren, dass ein Laufband in alle Richtungen funktioniert? Dann hätten wir ja schon Virtual Reality. Ich glaube, ich weiß, warum Eddie keine Spiele entwickelt. Ja, Moment. Ihr wart live beim Beweis. In alle Richtungen muss es ja gar nicht. Es muss ja nur nach vorne, nach hinten. Und wenn du dich... Ach, was weiß ich. Aber der Moment der Erkenntnis war gerade toll anzusehen. Aber dafür habe ich jetzt hier einen neuen Vote für euch. Und zwar wollen wir mal von euch wissen, haben wir alle schon vergessen? Auf welche Kinect-Spiele ihr euch freut. Da bin ich mal gespannt, ob das überhaupt ein Thema für euch ist, Kinect, oder ob es euch gar nicht interessiert, ob ihr nur herkömmliche alte Sachen damit spielt, wie Ego-Shooter oder totale neue Sachen wollt. Wir haben auch ein neues Genre erfunden, Fuchtelspiele. Finde ich gut. Fuchtelspiele, Fuchtel, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ja, das wird hinten draufstehen auf der Packung. 4 bis 8 Jahre Fuchtelspiel. Also, da sage ich es nochmal, ich freue mich wirklich extrem auf Child of Eden. Hast du Eddie vorhin schon mal kurz angerissen? Ist gepublished. Der Rest-Nachfolger. Und da habe ich echt richtig Bock drauf. Also, das ist ja so ein Ding, da warte ich eh schon seit 54 Jahren auf einen Nachfolger. Und den jetzt in geil mit Kinect und Bewegung und Fett-Sound und Grafik. Oder, Simon? Ja, ich hab leider den Trailer nicht gesehen, aber ein paar Schade. Leute, wo ich gelesen habe, die waren ja weniger begeistert, weil halt, ich will kein Res mit Kinect-Steuerung. Aber warum? Du kannst den Leuten aber auch echt nicht recht machen. Ja, also ich hab keine Meinung dazu, ich freue mich auf ein neues Res einfach, aber man kann es den Leuten nie recht machen, das merkt man ja auch jetzt. Ja, ja, aber es ist wirklich schlimm. Es ist auch total merkwürdig. Das war so ziemlich der einzige Trailer, den ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, hey, das passt hier auch mit diesem ganzen Kinect-Zeug, weil das gibt dir, haben wir ja vorhin drüber geredet, einfach mal ein komplett anderes Erlebnis, und du hast echt auch, ja, auch wenn es nicht offiziell Res 2 heißen kann, weil der Mitsubishi, der es entwickelt, ist ja nicht mehr bei Sega, sondern ich glaube, man hat es jetzt für Ubisoft oder Ubisoft published das Spiel, heißt ja neben Child of Bodom, wollte ich schon sagen, Child of Eden, wird auf jeden Fall, also für mich am ehesten der Grund sein, warum ich mir einen Natal oder einen Kinect kaufen würde und nicht, ich trainiere mir den Hüftspeck nochmal an der linken unteren Hälfte ab. Ja, da muss man sich echt mal überlegen, auch jeder Einzelne, will man 189 € bezahlen für, ja, sein DVD-Steuersystem, um das abzugraden, oder halt, um diese ganzen Minispiele zu spielen? Es ist schon... Also, das ist schon... ich weiß nicht genau, wann ich da zuschlage. Ja, ich würde erst zuschlagen mit dem einen Spiel, wo ich sage, jetzt ist es unerlässlich, dass ich zugreife. Ja, also die können ja noch ein bisschen mehr. Also es gibt ja jetzt nicht nur das Line-Up an Casual Games, was bisher bekannt ist, sondern man hat ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Ding als Webcam zu nutzen für Videochat, wo man eben auch kein zusätzliches Mikrofon mehr braucht. Das heißt, wenn man das bei sich zu Hause so installiert, dass man einfach nur einen Knopf drückt und hat dann quasi das Wohnzimmer irgendeines Freundes oder der Familie auf dem Bildschirm, und selber kann man das dann auch sehen und kann dann frei durch den Raum laufen und einfach mit den chatten, ohne dass man großartig irgendwas einstellen muss. Das ist ja vielleicht auch interessant. Also, oder sich einkleiden und neue Sommerkleider aussuchen, wie im Trailer von einem Jahr, ne? Gemeinsam. Da freut sich der Nils schon ganz besonders drauf. Hat sich schon extra ein paar Kleider gekauft. Ja, aber wenn uns Chatroulette eins beigebracht hat, dann wissen wir, was man dort zu sehen bekommt. Ja? Jetzt sogar in 16:9. Mit dem Unterschied, dass du dann ja ein Xbox Live Gamertag hast, was man zurückverfolgen kann. Auf ja, dich, ja. Ne? Obwohl, als erstes aber einfach so aussehen wie ein Controller aussehen. Lass mal sehen, wer es als erster bemerkt. Ja, ja, ich persönlich freue mich darauf schon, aber ich weiß halt nicht, wer das alles benutzt. Ich merke es jetzt schon, ich hatte auch mal diese Xbox-Kamera, da hieß es dann auch, hier spielen, kann man die kombinieren. Dann habe ich immer gewartet auf Spiele, mit denen man mal ein Live-Feed quasi rausschicken konnte im Multiplayer-Modus, und es gibt kaum welche. Ich glaube, es gab irgendwie Command Conquer gab's oder so, wo das funktionierte, wo du dein Video rausschickst. Und Uno. Der Rest waren diese Uno. Uno oder Burnout Paradise mit so diesen, das war auch eine coole Idee, aber so kleine Minisachen. Genau, ja. Also so richtig, ich glaube, da ist einfach Breitband einfach nicht stark genug, um Video zu senden, Video zu empfangen und gleichzeitig noch die Spieldaten zu empfangen. Vielleicht irre ich mich, aber mal angenommen, es wäre so, dann wäre es egal, mit welcher Kamera du es aufnimmst, du kannst es niemals alles gleichzeitig mit einem Spiel kombinieren. Ich bin mal gespannt, was es angeht, je nachdem, was die Verbindungsgeschwindigkeit dann einfach betrifft, ob der eine dann ja so eine qualitativ YouTube-Webvideo bei einem ankommt und der andere kriegt dann HD-Material ran, nur weil er die schnellere Leitung hat. Also das wird auch irgendwie schwer auf einen Nenner zu bringen sein. Da hast du schon recht, Simon. Deshalb mal sehen, wie sich das dann auch im realen Leben dann äußert, wenn es mal da ist. Wenn sich vor allem auch sehr viele Leute, ja, wie viele Leute auch immer dazu entschließen, wirklich dafür, 189 soll jetzt der Preis sein dafür? Naja, das ist der Preis. $150, ja. $150, ja, dann sind es 189. $150, die du zusätzlich zum normalen Gerät ausgeben sollst. Ich meine, da wurde ja auch jetzt das neue Xbox 360-Modell vorgestellt. Die neue. Wir auch gleich noch reden werden. Ja. Also Simon hat gerade gezeigt, er hat einen halben Zettel vollgeschrieben, ja, zu Slim. Und dann vielleicht mal, ich will Nils Gesicht sehen, wenn ich ihm das sage. Pass auf, es wird kein Beamer-Adapter mehr notwendig sein. Ja, ich hab das tatsächlich schon gesehen. Das ist eine Geschichte, die muss man vielleicht kurz erzählen, damit die Leute das verstehen. Als damals die neuen Xbox-Modelle rauskamen, hat Microsoft Folgendes gemacht. Sie haben den herkömmlichen Komponenteneingang so gelegt, dass man den externen Sound über ein optisches Soundkabel nicht mehr abgreifen konnte, wenn das Gerät zum Beispiel wie ein Beamer eben kein eigenes Soundsystem hat, sondern man ein externes Soundsystem anschließen möchte, konnte man die Xbox nicht über HDMI betreiben, sondern musste das über Komponente machen, um dann über dieses Komponentenadapter-Ding den Sound abzugreifen. Es gab allerdings eine Lösung in Form eines Adapters und der hat dann irgendwie 50 Euro gekostet. Wie immer. Für ein wie kleines immer. Plastikding, was eine unglaubliche Frechheit ist. Und mit der neuen Xbox, mit der Slim, und das ist das, was der Simon gerade versucht hat zu erzählen. Ich hab's doch erzählt. Ja. Ich hab's nicht versucht. Ich weiß sogar, wie das Ding heißt. 802.11n. Aber 50 Euro geht ja. Ich hätte gedacht, man muss eine Microsoft-Mitgliedschaft abschließen oder so und monatlich für diesen Adapter zahlen. Ja, guter Punkt. Ja, jedenfalls ist, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir auch dabei bleiben. Die neue Xbox hier vorgestellt worden. Sie ist ein bisschen kleiner, sie ist schwarz, sie hat fast die Eigenschaften eines schwarzen Spiegels. Ja. So man kann echt sagen, hässlich wie die Nacht einfach. Ja. Ja. Also, ist wirklich, man kann geteilter der Meinung sein. Ich habe echt noch nie so ein hässliches Stück Plastik dort gesehen. Also ich habe mich gefreut auf eine mögliche Verkleinerung der Xbox 360, weil das ist ein Grund, warum ich lieber spiele auf der PS3, die Multiplattform, sondern als auf der 360 spiele. Das Ding bei mir rührt, Fanboy. Selbst wenn ich spiele inter... Nee, normaler Mensch, würde ich fast sagen. Ich kann es nicht ausstehen, wie laut die Xbox rührt die ganze Zeit. Und ich habe immer das Gefühl, dass du auf einer Eieruhr drauf sitzt, die dann kaputt geht, wenn du sie zu lange beackerst. Ne? Wer sollte sich auf eine Eieruhr setzen? Naja, also so... Macht man das in Griechenland so? Das macht man doch so. Vibriert die Eieruhr? Fröhliche Ostern. Nee, nur wenn du die Zeit eingestellt hast. Alter, ich mach nie wieder eine Stunde mit. Die Uhr fasse ich nicht mehr an, ey. Ja, da ist sie da, Gregor. Da ist deine Eieruhr. Oh, das hat gut getan. Ja, aber Gregor, es ist ja nicht nur, also sie ist hässlich, da kann man drüber reden, aber sie ist natürlich in erster Linie wesentlich leiser, was du gerade gesagt hast. Sie hat eine 250 GB Festplatte, was eine ganze Menge mehr ist und auch dafür spricht, dass es vermehrt so als Media Center eingesetzt werden kann, wo man dann eben auch Filme auf der Festplatte speichern und eben auch Spiele installieren kann, wo der herkömmliche 20 GB Platz oder was auch immer schnell aufgebraucht ist. Sie hat ein paar mehr USB-Anschlüsse auf jeden Fall auch. Und ja, die Festplatte ist jetzt im Inneren verstaut. Ja, und ist kleiner. Jeder, der dort anwesenden Journalisten hat eine bekommen. Das ey, Alter. Nein. Doch. Ja. Echt? Ja. Tatsächlich. Ja. Wir durften nicht mal hin. Nee. Ab morgen, glaube ich, offiziell im Laden. Offiziell im Handel, glaube ich. Also Alter, quasi jetzt. In der Nacht jetzt kriege ich. Und alle anwesenden Journalisten da direkt eine. Wo sich übrigens so jeder. Motto, ey, jetzt kriege ich Aggression. Sie kaufen, aber ihr kriegt sie jetzt. Die Preise übrigens liegen bei $299, was der Premium-Variante entspricht. Mhm. Aber man wird die älteren Xbox-Modelle jetzt im Preis senken. Ich glaube, um $50. Einfach, um die auch abzuverkaufen, um dann Platz für die neuen zu machen. Aber wer jetzt in den letzten 2-3 Tagen sich eine Xbox gekauft hat, es gibt ja, glaube ich, ein 14-tägiges Rückgaberecht, der sollte sich mal überlegen, davon gebraucht zu werden. Sollte auf der anderen Seite, man kauft Fall. Aber auch keine neue Konsole, wenn die größte Spielemesse der Welt Eintag spielt. Naja, aber du vergisst auch, wie viele Leute gar nicht wissen, dass eben die 3 jetzt überhaupt ist so. Also ja, vermutlich schon, aber die kriegen die hören das auch jetzt nicht, wieder ja, rum. Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Aber hier, wo wir gerade bei lustigen PR-Maßnahmen von Microsoft sind, habt ihr das mitgekriegt mit den Spiegeln in den Hotelzimmer der Journalisten? Nee. Da kamen halt die Journalisten ins Hotelzimmer zurück und da waren dann offenbar in ihrer Abwesenheit Microsoft-Mitarbeiter in ihrem Zimmer. Was? Ja, und haben so Aufkleber auf ihre Spiegel im Badezimmer gemacht, so Kinect-Werbung, so You are the controller. Alter, das ist Terroristen hier, also was ist hier los? Könnt ihr euch echt im Internet angucken, gibt es ganz viele Fotos gesehen, von ausländischen Journalisten, die dann sofort mal ihren Spiegel verfolgen. Ja, was passiert denn auf dieser E3? Ja? Also Microsoft bricht in die Hotelzimmer ein, habt ihr von der Activision-Party gehört? Ja, 6 Millionen Natürlich. Dollar, Lady Gaga und Stripperin an jeder Ecke. Eminem. Ja. Und warum waren wir nochmal nicht ich da? Ich weiß nicht, warum. Pepper. Ja, warum waren wir nicht da? Ja, nee, wir dachten, ey, wir bleiben lieber hier, machen so einen coolen Livecast. Eben, da kriegt man ja auch viel mehr mit. Ja, das Internet funktioniert viel schneller Sex, von hier. Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben wir jedes Wochenende. Nee, das eine Mal bleiben wir hier und reden ein bisschen. Ja, die sind komplett vom Rad jetzt gegangen. Cirque du Soleil war ja auch dann bei der Microsoft Preso, ne? Mit animatronischen Elefanten und irgendwelchen solchen Geschichten. Auch schon geil. Alter. Also die verstehen es wirklich. Ja. ich hab gedacht, die Zukunft des Gaming, so sieht das aus, ein animatronischer Elefant. Ja? Und cool. Zirkustänzer. Ja. Ja, was haben wir noch? Wir, auf der Microsoft-Pressekonferenz gesehen, Metal Gear Solid haben wir angesprochen. Dann Zahnräder des Krieges, Teil 3. Also das können wir sagen, das ist ja noch nicht, ist das noch nicht, ist noch nicht draußen, kann noch nicht indiziert werden, ja. Gears of War 3. Wir sagen ja nichts über die alten Spiele. Wir kennen das natürlich nicht von den älteren Spielen, nee, dass sie genau. sehr gut aussehen, weil wir die älteren Spiele nicht kennen. Aber Gears of War 3 sieht sehr gut aus und hat... ein Vierer-Koop, im zweiten Teil soll es ja angeblich auch, wir wissen es nicht, wir haben es nie gespielt, ein Zweier-Koop gegeben haben, aber jetzt gibt es sogar ein Vierer-Koop. Da wurde ein bisschen was gezeigt, sah auch ganz nett aus, oder? Und eine weibliche Gear. Ja, genau, das ist ja die Anja, oder wie ist sie, die dann schon immer mal dabei war? Wissen wir nicht, ich habe nie was davon da gehört vorher. Doch, ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, wo die drei herkommen. Nein, wir können ja drüber reden, wir dürfen ja nur keine positive Wertung machen und wir haben auch keine Ahnung, ob das was Positives wäre in Sachen Gears of War, weil wir haben es noch nie gespielt. Aber Teil 3 jetzt hier aus, wie du schon gesagt hast, Vierer Koop. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das formuliere vernünftig. Ja? Im Dschungel. Ja, auf jeden Fall sieht die Frau wahrscheinlich genauso aus wie die Kerle, oder? Also in so einer Zukunft sehen die doch alle aus. Naja, ja, nein, die wenn die Frau schlank ist, dann nee, sorry, dann nehme ich denen diese Zukunft nicht mehr ab, wo jeder um sein Leben kämpfen muss, 24/7. Dann müssen die Frauen auch wie Schränke aussehen. Naja, die waren natürlich dann vorher in den stationiert im Hauptquartier, die jetzt dann mal auch wohl mit raus müssen, weil alle... Ja, wollen nur zur Befruchtung genau, im Hauptquartier. Genau, dem Trailer nach zu urteilen, sind auch nicht mehr so viele Männer übrig, weil die anscheinend alle 5 Sekunden von irgendeinem Monster zersplättert werden. Ja, also ich weiß ja nicht, wie groß die Frequenz im Spiel dann sein wird, aber so gefühlt ist dort alle 20 Sekunden irgendjemand zu einem riesigen Monster hingelaufen, wurde erstmal vor deinen Augen genüsslich auseinandergenommen, damit du sehen kannst, das ist ein gefährliches Monster. Die sind aber böse. Und im ersten Mal fängt das noch, interessant, aber wenn du es das 5. Mal gesehen hast hintereinander, der hätte es auch mal gelernt haben müssen, dass er nochmal zum dicken Monster hinläuft. Da stumpft man ab, ne? Ja. Und seine Kameraden in den Staub fallen. Ja, aber natürlich. Es sah schon echt richtig geil aus. Also ich muss sagen, ich habe den Trailer von Gears of War 3 gesehen und ich freue mich da jetzt sehr drauf. Grafisch fett, also gameplaymäßig offenbar viel verändert zu den ersten Designstudien, die damals veröffentlicht wurden. Also ich denke, das wird ein würdiger Abschluss der Trilogie. Ich freue mich da extrem drauf. Und vor allem, zu viert da losziehen also oder losballern, ich glaube, das macht schon und auch ein vernünftiges Gregor, da kannst auch du dich nicht dagegen sperren. Nee, nicht immer nur Rockband Green Day spielen. Wieso du hast das doch hier für die PS3? Ja, stimmt. Noch nie reingemacht. Allen geschenkt. die Sache ist dort, ich werde dann dementsprechend auch mitspielen, wenn es da ist, weil ich habe die Teile nachgeholt letztes Jahr. Und keine wertende Aussage zu den beiden, aber den dritten Teil werde ich jetzt spielen. Sehr gut. Ne? Ein weiterer nächster Teil einer sehr populären Serie ist Call of Duty, die mit Black Ops einen neuen Teil kriegen. Nicht von Infinity Ward, Modern Warfare 2, sondern von Treyarch entwickelt. Ja, was haltet ihr davon? Nochmal kurz, damit ich es dann einmal losbekomme. Es war die Kurve bei mir dann so von Begeisterung am Anfang zu, oh Gott, Call of Duty. Und dann auch noch Treyarch. Also ich war total ernüchtert von dem Zeug. Ich war eher ernüchtert davon, dass man das gar nicht mehr unterscheiden konnte. War es jetzt Call of Duty, Black Ops oder war es dieses, wie hieß denn das andere nochmal? Medal of Honor? Ja. Das war alles so gleich. Also dann kam noch Bulletstorm, was ja auch noch so ein bisschen, ich gehe mir auch nochmal später drauf ein, hat mich tatsächlich ein bisschen heiß gemacht. Ja, und also irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer wahlloser. Es sieht mittlerweile alles aus wie eine Kreuzung. Also es sieht alles aus wie Modern Warfare 2. Mhm. Von der Grafik, von der Opulenz her, von der Epik her, also auch von den Charakteren. Die sehen alle sehr gut aus. Es ist immer viel los. Man kann nur nie sagen, ist es jetzt so groß wie Bad Company von den Leveln her oder ist es halt eher kleiner wie Call of Duty, sag ich mal. Und das ist eigentlich nur noch die einzige Unterscheidung, ist mir aufgefallen. Weil ich kann das vom Optischen her. Ich wette, man könnte euch 3 Bilder zeigen aus 3 Spielen. Ihr könntet nicht genau sagen, was ist so. Ja, es ist so extrem austauschbar einfach. Ja. Es hätte auch jetzt, also das ist auch nichts, wo ich jetzt mit den Augen nochmal geschlackert habe, wie bei dem Gears of War oder Metal Gear Solid Rising, was dann nochmal was optisch besonders geboten hätte. Der Trailer hätte letztes Jahr oder vorletztes Jahr genauso laufen können und du hättest keine andere Wirkung gehabt als jetzt. Ich fand aber die Musikauswahl mit Eminem ziemlich cool, muss ich sagen. Also für den Trailer. Ich finde es gut, dass man für Trailer jetzt auch mal mittlerweile andere Sachen. Gears of War ist ja auch schon mal. Die machen das schon geschickt. Die wissen sich schon, wen sie aussuchen und wie die das alles so zusammenpacken, damit möglichst geil wird. Ja. Also das haben die bei Modern Warfare 2 auch gemacht. Da gab es ja auch den den Hip-Hop-Trailer mit Eminem. Das war schon. Und also grafisch fand ich das jetzt auch, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht. Nicht nur austauschbar. Ja. Genau, es sah schon gut aus, aber ich habe auch so das Gefühl, also die moderne Kriegsführung Afghanistan, alles was damit zusammenhängt, das wird so langsam das neue WW2. Also ist es cool und wir freuen uns so halbwegs über jedes neue Spiel. Wir merken aber auch, dass bei jedem neuen Spiel die Begeisterung immer so ein bisschen abnimmt. Ja, da kann so die Spieleindustrie ganz große mit, Kicker ist, mit der Kriegsindustrie echt nicht mithalten. Es wird Zeit für einen neuen Konflikt. Genau, warte es ab. Und vor allem, jetzt gibt es ja auch von THQ das neue Spiel Homefront, wird auch so ein futuristischer Military-Shooter, wie hier Amerika wurde eingenommen und du musst jetzt deine Homefront verteidigen. Ich warte so bis langsam, ich komme auch durcheinander. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da spielen soll. Weil es einfach zu viel ist. Da hat der Simon schon eben ein Spiel angesprochen, nämlich Bulletstorm von People Can Fly. Das sind die Jungs und Mädels, die Painkiller gemacht haben. Und Bulletstorm ist in der Tat, also den Trailer, den ich gesehen habe, sieht ziemlich nett aus. Sah witzig aus, grafisch, ne? Ziemlich gut, aber hat auch irgendwie so eine Mischung aus eben Painkiller, wo wirklich so Horden an Gegnern kommen und gleichzeitig aber auch dieses Gears of War 3 mäßige Killzone. Killzone, aber hat noch dieses Kombo-System. Du kriegst ja irgendwie Punkte, wenn du die Gegner irgendwie besonders abgefahren In Strom rein oder genau, oder in Strom schleuderst. Und du kannst sie halt irgendwie in die Luft schleudern, in Zeitlupe, dann schleuderst du ein Fass hinterher. Hui. Und dann schießt du das Fass in Zeitlupe in der Luft ab und die Typen explodieren in der Luft und fallen in die Schlucht. Also es hat auch so dieses Burnout-Ding im Ego-Spiel, was natürlich moralisch total zu verachten ist, aber trotzdem ganz lustig aussah. Ja, ich muss sagen, es gibt ja Spiele, also Bulletstorm nimmt sich ja, kann man am Titel ja sich auch schon denken, überhaupt nicht ernst. So. Also es ist ja ein Spiel, was davon lebt, dass man weiß, dass das alles ein bisschen übertriebener Quatsch ist. Und unter dem Kontext fand ich diese Special Moves, nenne ich sie jetzt mal, wo man eben Punkte für kriegt, für coole Aktionen, auch gar nicht so abwegig, weil die haben ganz gut reingepasst. Es gibt halt auch Spiele, es gab dieses Maximum Carnage, glaube ich, glaub, und so. Es gab ein paar Spiele, die das auch schon gemacht genau, haben. Genau, die auf diese Schiene dann gegangen sind. Ich glaube, Painkiller sind ja auch die Leute, die Serious Sam damals gemacht haben, wenn ich mich nicht irre. Sind oder? Das dieselben, die Painkiller gemacht haben? Serious Sam, ich glaube nicht. Nee. Nee. Aber es war ja, Painkiller hat irgendwie so einen ähnlichen Spaßfaktor gehabt. Ja, ja, es gab diese riesen Gegner. Kein Spaß natürlich. Wir können ja nochmal. Aber ich hab's echt nie gespielt. Deshalb, ich red gerade hier einfach nur so dahin. Also bitte nicht beachten. Wir können ja nochmal kurz zurückkommen. Sehr gut. Bei diesem Anlass zu Call of Duty, denn wir haben einen. Zahlt ihm das Moderatorengehalt, er verdient es wahrlich. Jedes Jahr ein Call of Duty. Ihr habt abgestimmt und zwischen den Antwortmöglichkeiten: Ja, Nachschub wird langsam zu viel. Hauptsache Multiplayer und ist mir egal, haben tatsächlich. 51% gesagt, wird langsam zu viel, also euch hängt auch so ein bisschen. Habe ich auch gerade angeklickt. Zunge zum Hals raus. 52, nee, wieder 51. Ja. Was haltet ihr davon, Nils, wenn wir mal ein paar Fragen aus dem Chat so beantworten? Ja, das. Der Pepper Sackratz kannst du vergessen, alles läuft alles so durch, aber keine Ahnung, wir können es ja mal. Da meinte irgendjemand gerade, dass diese ganzen Kriegsshooter sich mehr auf den Singleplayer-Modus und die Story konzentrieren sollen, weil die Multiplayer-Modi eh alle gleich aussehen. Das stimmt wohl auch. Ja. Da fällt mir gerade ein, das einzige Interessante, was ich bei Dings finde, hier bei dem einen, ich weiß nicht, was mir gesagt wird gerade von der Regie. Nah ran ans Mikro, es sah aus wie, beiß mal rein. Call of Duty Black Ops, das hat ja irgendwie diesen Typen, diesen Krieger, diesen Soldaten mit dem Bart als Titelhelden, der auch hier auf dem Spiegelcover schon mal war. Als Männer Bushs, mit Bart, härteste Krieger. Nein, das ist so ein ganz krasser Typ, der halt überhaupt nicht aussieht wie so ein krasser Soldat, aber der ist ganz krass, der hat so einen langen Bart. Der hat einen langen Vollbart. Vollbart. Ist das einer von den Söldner? Ist das einer von CC Top? Der angeheuert ist? Ja, genau, ist einer von den krassesten. Der wurde schon, wie gesagt, meine ich ja gerade, schon mehrfach, schon vor Jahren vom Spiegel gecovert und so. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob der Typ, also Einfluss auf den Solo-Modus. Nein, das ist nicht Michael Thiel, auch wenn der mit Sicherheit auch dafür zu haben wäre. Oder Rick Rubin, ja, der hätte auf jeden Fall was dazu sagen. Wir müssen ihm nur sagen, was, dann sagt er es. Ne, ich meine einfach nur, dass ich glaube, dass wenn das der Military Advisor sozusagen für die Singleplayer-Mission ist, dann bin ich mal gespannt, ob sich da jetzt irgendwie, ob das sich anders laufen wird, als jetzt bei Modern Warfare 2 oder so, wo eben Hollywood abgefeiert wird, oder ob es eben dasselbe wird, wie derselbe Käse wie immer. Oder ob man sich einen anderen Ansatz nimmt. Ja, sorry. Ja, aber die haben immer diesen einen Military Advisor, der schon uralt ist, der scheinbar wahrscheinlich seit 30 Jahren überhaupt keinen Konflikt mehr mitgekriegt hat. Das ist Captain Price. Und der immer dieselben, genau der. Habe ich aus dem Chat. Also, ich nehme da nicht den Credit. Captain Price ist der eine Typ, der im Spiel ist. Den man auch, ach egal, ich will nichts spoilern. Der immer überlebt. Am schlimmsten ist der von Ubisoft, von Brothers in Arms. John, wie heißt er? Enter? der keine Pressekonferenz startet, bis nicht alle aufstehen und den Military-Gruß machen. Alle. Oh, fuck you. Ja, echt, da denke ich auch jedes Mal, fick dich, ey, ich will mit dir nicht reden. Ja, aber nee, was ich meine, und rauch eine. Vielleicht ein anderer Kerl, der anderen Input gibt, ergibt vielleicht dann auch ein anderes Einzelspieler-Erlebnis, vielleicht aber auch nicht. Ich sag nur, ich gebe ihm Chance, so. Dem das Mann tun wir doch alle. Vom Spiegelcover. Ja, wenn man mal wegkommen will von diesen herkömmlichen Konflikten, dann kommen wir jetzt zu einem interessanten kurzen Video, was auch auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt worden ist, und zwar von unseren Kollegen von Crytek, die ja immer mit opulenter Grafik geglänzt haben, und die haben jetzt ein kurzes Video zu einem Spiel namens Kingdoms gezeigt, was ganz offensichtlich eher so mittelalterlich irgendwie Schwerter, Schlachten und so weiter sein wird. Ja, 300 Jahre zu spät. Habe ich auch nicht gedacht. Vom Setting her. Ja, also. Ja, und vor allem kein einziges Bild vom Spiel. Nichts, also das ist für mich in-game. Immer, das guckt man sich einmal an, hakt ab, aha, okay, in 2 Jahren kommt dann das erste Spiel, da also das erste Ingame-Zeug dazu, aber ja, also bei Crytek, Sachen genau, ich mich nicht. Crytek ist eigentlich, wo du eigentlich sofort aufhorchst und denkst, ey, jetzt kommt vielleicht was echt visuell Interessantes, was dort passieren wird, und du siehst ein Render, und es war ja nicht mal ein Render-Trailer, es war, glaube ich, Realfilm, oder? Könnte auch, na gut, die Engine ist schon ganz gut, es könnte auch einfach gerendert sein. Wenn es gerendert war, dann sah es schon echt sehr, sehr geil aus. Wenn es gerendert war, war es schon sehr, sehr real. Ich habe mich auch kurz gefragt, ob das jetzt Ingame ist oder vorgerenderter Kram oder wirklich echte Schauspieler in so einem Setting. Ich glaube, es war so ein Ding 300. Also so vielleicht sogar echte Schauspieler und der Rest natürlich drum umgebaut. Es ist ja eh nur ein Mood-Trailer sozusagen gewesen, um zu zeigen, wie sich das... Der soll Mut machen, ja. Ja, vor allem den eigenen. Dass sie es innerhalb der nächsten 6 Jahre rausbekommen, so wie man Crytek kennt. Ey, keine Panik, keine Hektik. Aber jetzt mal, wo wir gerade bei Crytek sind, Crysis 2, habt ihr ja vielleicht gesehen, so, das hat mich dann doch wieder ein bisschen... begeistert so irgendwie. Ich meine, ja, es ist halt schon geil. Schade, dass der Budi jetzt nicht hier ist, weil der ist ja großer Crysis-Fan. Also, ich bin ja auch ein bisschen. Viele haben bei dem letzten E3 Precast irgendwie gedacht, dass ich mich mit Budi streite, weil ich Crysis nicht mag. So ist Quatsch. Ich halte nur Crysis. Der erste Teil von Crysis ist wirklich ein Spiel, was auf einer Konsole, finde ich, besser funktionieren würde, weil es eben dieses Anzug wechseln und dieses hin und her switchen hat, was, finde ich, besser auf eine Konsole passt. Und der zweite hat scheinbar diese Elemente irgendwie verinnerlicht, ohne dass man diesen Auswahlring betätigen muss, der immer genervt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man, es wurde gewechselt zwischen den einzelnen Zuständen, ohne dass man diesen Ring gesehen hat, was ich sehr cool finde. Also, weil das hat immer gestört. Ich fand den Crysis 2 Trailer super gut, und der hat mich an einen Film total erinnert, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, und zwar Cloverfield. Das Ding, wenn es euch aufgefallen ist, ich weiß es, weil ich war gerade in New York. Ja, weil es in der Stadt ist. Stadt nur auswendig. Das war die Grand Central Station in New York, wo er gegen diesen Cyborg ballert, und dann stürzt das alles ein, und dann geht er raus, und immer diese Kamera schwenkst nach oben in die Häuserschluchten von New York, und dann kommt irgendwas Großes, und sie rennen weg und rennen dann auch tatsächlich so Richtung Subway, und das hat mich total an Cloverfield erinnert. Das war wirklich 1:1, und ich fand, das war natürlich, mein erster Gedanke war, welche Hardware brauche ich dafür? Komm, sag's einfach, ich werde es in 10 Jahren danach spielen. Aber es sah trotzdem einfach super spektakulär aus und ist wirklich das Benchmark für das Jahr 2010, wie Ego-Shooter aussehen. Ja, aber es ist genau, was du gerade ansprichst mit dem, ich werde es in 10 Jahren spielen. Angeblich soll ja der Hardware-Hunger nicht ganz so groß sein wie bei Crysis, der, glaube ich, bei ganz vielen Leuten dazu geführt hat, dass sie es nicht gespielt haben, einfach weil sie keine Möglichkeiten dazu haben, inklusive mir. Ich habe Crysis 1, ich habe Leute das Spielen sehen, aber ich habe es nie wirklich zu Hause privat gezockt. Ja, und selbst wenn du jemanden hattest wie Budi damals, der sich komplett einen neuen Rechner geholt hat, um Crysis zu spielen, und dann damit angeben wollte und wir ihn ausgelacht haben, weil es so geruckelt hat, trotz des Hardcore-Rechners. Und heute meinte er schon, ist der Rechner schon wieder veraltet. Ja, genau. Das war irgendwie ein Fehlkauf, meinte er. Interessant fand ich, dass vieles, also auch jetzt in Crysis, also zum ersten Mal hieß es, wir haben die, meinte ja irgendwie Sherbert Yerli irgendwie am Anfang, ja, wir haben die absolut intelligentesten, smartesten Gegner in der Games-Ecke sozusagen. Es gibt keine smarteren Gegner, und dann siehst du keinen davon, sondern siehst du diese Metal Gear Solid-artigen Riesenroboter, wie sie halt auftreten, niedergeschossen werden, dann kommt der nächstgrößere und dann flüchten die Spieler. Ja, vielleicht haben, eine Überraschung will. Vielleicht haben die Roboter... sagen, ey, wir haben, weißt du, dies und das, und dann nichts davon zeigen. Das halte ich für... Das Peter Molyneux-Syndrom. Vielleicht haben die Roboter ja Highschool-Abschluss, du weißt es ja nicht. Die haben damit einfach nicht gerechnet mit so einer Da muss man Gegenwehr. Wirklich die Jungs von Crytek verteidigen, weil sie haben es in der Vergangenheit schon mit Far Cry bewiesen und auch mit Crysis, dass die Typen wirklich eine gute KI kreieren können. Also die Gegner in Far Cry damals waren fantastisch im Vergleich zu anderen Ego-Shootern ihrer Zeit voraus, wie damals Half-Life 1, sag ich mal. Und auch in Crysis 1 waren sie dann wirklich über dem, sag ich mal, Ego-Shooter-Durchschnitt auf jeden Fall weit voraus. Ob es jetzt in Crysis 2 dann nochmal einen Schritt nach vorne geht, weiß ich jetzt auch nicht. Anhand des Trailers, wie gesagt, kann man es nicht sagen. Aber ich muss sagen, also da zoll ich denen nach wie vor Respekt. Was KI angeht, haben die schon teilweise so weit raus, dass es einen auch manchmal fast frustriert, weil man die berühmte Rambo-Taktik, rennt einfach rein und macht sie einfach platt, nachdem man 2 Stunden um die Ecken geschlichen ist und gemerkt hat, man kommt nicht irgendwie auf den Nenner. Das haben die schon ganz gut gemeistert. Da bin ich auch durchaus gespannt, wie sie das in Crysis 2 hoffentlich dann auch weiterentwickeln. Aber übrigens Portugal 1-0. Portugal 1-0. Steht gerade bei uns in den Kommentaren. Verpasst ihr nichts. Wer hat denn, ja. Vielen Dank, liebe Zuschreiber. Wer hat denn diese kurze Ankündigung noch von Jelly gesehen, wo er meinte, dass es Crysis 2 in 3D geben wird mit Stereoscopic-Modus? Er hat aber nur kurz textlich so erwähnt. Ja, es wurde nicht gezeigt. Ja, ich dachte auch so, wie zeigt er das jetzt? Wieso? Das rafft doch eh jetzt keiner so. Kann doch eh keiner gucken. Ja. Aber vielleicht muss man sich 2 Fernseher dann holen und dann vor die Augen schnallen. Ich bin wirklich gespannt, ob das, ich meine, im PC-Bereich ist das ja machbar. Gibt's ja jetzt schon. Ja, und PS3 natürlich. 0-0 steht. Was für eine Lüge. Spoiler dann muss ich jetzt mal offiziell Hate 1 rügen. Ja, hat er Quatsch geschrieben in den Kommentaren? Nee. Ich habe vorhin gelesen, dass jemand, der bei der EA-Pressekonferenz gewesen ist, gesagt hat, die hätten vorher 3D-Brillen verteilt, habe aber nicht gelesen, ob und wie die zum Einsatz gekommen sind. Vielleicht reine Spekulation, wollten sie es ja zeigen und aus irgendeinem Grund ging es nicht, weil warum sollte man sonst 3D-Brillen? Ja, aber es ist auch, wenn du sowas bei einer Präsentation machst, das wäre aber schon peinlich. Also das finde ich immer so bedenklich oder naja, es ist nicht gerade klug gemacht, wenn du 3D, über 3D-Sachen im normalen Fernsehen was zeigen willst, weil du siehst höchstens Leute, die reagieren da drauf. Ja, klar. Das ist Three Dimensions, One Guy oder sowas, ja? Das ist quasi so nur die Reaktion dann. Two Girls. Ja, verstanden. Ja, ja. Du nimmst nur die Reaktion mit und ich möchte mir eigentlich nicht nur ein Heer von Pressespackos angucken, die dann mit Brillen so begeistert zugucken und dann, also das bringt für mich ja gar nichts bei einer Präsentation. Na, es ist ja in dem Moment auch vielleicht gar nicht so der Anlass gewesen, dass Leute das filmen und in alle Welt zeigen, sondern eher, dass Leute, die Journalisten, die vor Ort sind, dann darüber berichten, wie gut das funktioniert. Oh, ja. Denn gerade bei 3D gibt es ja bisher große Unterschiede in der Qualität, ob das jetzt wirklich gut aussieht und funktioniert. Und von daher bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, gerade in Kombination mit der guten Grafik, die Crysis 2 auf jeden Fall haben wird. Es muss ja irgendwann mal auch die Killer-Applikation einfach geben für 3D, ne, wo du sagen musst, das ist jetzt, wofür ich mir die 3D-Brille zulege oder den 3D-PC. So ein Ding, was im Mediamarkt oder in anderen Märkten dann eben als Vorführmodell irgendwie rumsteht. Also, sondern mal hier, guck das mal an, total geil, kauf gleich mal für 5000 Euro. Genau, so wie Avatar die Tür aufgebrochen hat, dass da im Kino 3D eben wirklich richtig gut funktionieren kann, salonfähig ist, musst du das Spiel auch. Crysis könnte das tatsächlich schaffen, muss man sagen, weil es ist eine. Ja, es ist vor allem auch für die Serie sogar ein neues Setting, so mit Stadt und allem und es sieht krass aus und es ist das Spiel und da kann nicht viel schief gehen, ist nur die Frage, ob es wieder ein Flop wird, kommerziell oder. Genau, ich habe ein bisschen die Angst dabei immer, ich glaube, speziell die Yerli-Brüder nehmen den Mund ja immer sehr voll und eigentlich, die können es ja technisch abliefern, was dort ist, aber mit dem ersten Teil haben sie sich ja quasi davon versprochen, wir wollen quasi unser neues Wing Commander oder ein anderer Hardcore-PC-Titel sein, wofür die Leute ihren Rechner aufrüsten. Ja, also das war ja normal. Bei Budi hat es ja auch geklappt. Bei Budi hat es geklappt, aber Budi war der Einzige in Deutschland, der es gemacht hat anscheinend. Und jetzt, die müssten eigentlich nur einen echt guten Shooter rausbringen mit toller Grafik für PS3, für Xbox, für PC, alles drum und dran. Und jetzt hauen die nochmal oben drauf die 3D-Schiene. Und ich hoffe, dass es nicht dann irgendwie dadurch limitiert wird. Ne, dass es, also nee, 3D würde das nur gut sein. Du brauchst halt nur 2D-dicke Rechner. Das wird der Unterschied sein. Pro Auge 1. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel beschränken wegen dem 3D-Modus. Ich glaube eher, dass sie halt, dass diesen 3D-Modus kein Rechner abfeiern kann, so in voller Wahrscheinlich. Größe. Ja, dann gucken wir uns wo die Leute ihre Rechnerfarm zusammengeschlossen haben, um da Videos auf YouTube rauszurendern. Ja, wie diese Battletech-Centers, die es mal vor 15 Jahren gab, wo dann so ganz schlechte alte Rechner und dann waren so 20 davon zusammen. Was machst du denn da? Ja, ich plane den Iran-Contra-Konflikt. Ach nee, ich spiele Crysis 2 da drauf. Übrigens, wenn ihr euch gerne mal die ganzen Trailer zu den Spielen anschauen möchtet, über die wir gerade reden, wir haben bei uns auf der Seite oben rechts im Übrigen auch einen Beitrag, der Trailer Overkill heißt und dort haben wir für euch jede Menge Trailer aufgelistet, die bisher im Rahmen der E3 schon veröffentlicht worden sind. Damit ihr auch mal sehen könnt, worüber wir so reden, ist ja auch nicht normal, dass jeder schon alles gesehen hat. Jetzt haben wir ziemlich viel über Microsoft geredet und über die Pressekonferenz. Mhm. Die großen Nintendo, Sony und so, die folgen alle noch. Was gibt's denn für Spiele oder für Trailer zu Spielen, die ihr bisher gesehen habt, die euch positiv überrascht haben, Simon? Also da weiß ich nicht. Ich hätte nie gedacht, im Vorfeld hätte ich nie gedacht, dass ich das mit diesem Titel sage, aber dann sag es. Erstens bei EA. Das, da fing es schon mal an, dass ein Titel von EA mich total heiß macht. Und dann fängt der auch noch so komisch an. Du siehst erst nur Autos, die rumfahren. Ja, dann siehst du irgendwie, wie sie irgendwie durch so einen großen Baum, wo so ein Loch drin ist, fahren auf einer Straße. Und denke ich, Moment, das kenne ich doch irgendwo her. Dann kamen die ersten Bullenautos. Mhm. Ich dachte mir, fuck, das ist doch Hot Pursuit. Ja? Mhm. Und dann knallt es auch rein und alle Leute freuen sich. Und ich habe mich so gefreut, weil Hot Pursuit 2 ist einfach das beste Need for Speed, das je gemacht wurde. Und dass sie davon jetzt einen neuen Teil machen, der jetzt auch noch so dieses Rivalensystem online so ein bisschen benutzt. Das heißt, wenn Eddie das spielt, Buddy spielt ja nichts, wenn Eddie das spielt, dann kann ich dich quasi, naja, können wir uns treffen und ich bin dann Cop und du bist der Typ, der flüchten muss und so wie es im Trailer aussah, können dann auch noch mehrere Leute mit einsteigen und dir quasi helfen, von mir zu entkommen. Ich bin gespannt, ob einer den Helikopter fliegen kann, weil das sah für mich ein bisschen danach aus, als ob irgendeiner auch den Helikopter vielleicht fliegen kann und die Nagelstreckenbänder legen kann. Also ich war total gehypt, obwohl es ist Need for Speed, das ungefähr 30. Und eigentlich dürfte ich mich nicht mehr freuen, aber ich freue mich wirklich, dass sie endlich auf diese Serie und nicht auf irgendein Underground oder Tuning-Scheiß oder Rally oder irgendwas anderes geht. Ja, das ist zum Glück das neue EA quasi fast schon, was sich in den letzten Jahren so abgezeichnet hat, dass die langsam auch mal ein bisschen darauf hören, was die Spieler haben wollen. Ne? Alleine durch die vielen Titel, die in den letzten Jahren gekommen sind. Aber jetzt eben, dass ausgerechnet die Need for Speed Unterabteilung mit Hot Pursuit, die wirklich die einzig richtig gute gewesen ist, was es auch schon seit 6-7 Jahren, glaube ich, gab es keinen Hot Pursuit dann mehr. Ja. Ne? Und das vorherrschende Element, dieser Kampf zwischen Polizei und quasi Regelbrechern oder sowas, die dann Geschwindigkeitsübertreter, wenn das auf dieses Online-Modell übertragen wird, das stelle ich mir 100-mal besser vor als ein Burnout Paradise einfach, was so Online-Rennspiele angeht. Das Potenzial für die Rennspiele ist immer da, weil es immer Möglichkeiten gibt, das geil online zu verbinden. Das hat ja das erste Test Drive Unlimited dann auch schon gezeigt. So, aber es hat noch nie so richtig, der Funke ist nie so übergesprungen, zumindest bei mir. Und da, ich hätte schon Bock, dass Leute richtig Schiss haben, weil ich hinten im Rückspiegel auftauche und sie zur Gerechtigkeit bringe. Ja, stell dir vor, es gibt dann auch so eine Police Squad, die einfach dort rumfährt und patrouilliert die Insel, geil. Ja, und du kannst Schichten dann so absprechen mit Leuten auf der anderen Welt, ne, und du bist dann der Rogue-Typ, der dann alles zunichte war. Also, ich bin gespannt, ob es so wird. Echt geile Dynamik kann da entstehen. Und vor allen Dingen, das hatte echt für ein Rennspiel den fettesten Sound, den ich seit langem gehört habe. Gut, das ist natürlich ein Trailer, kann man ja auch alles noch faken so, aber boah, das hat mir richtig Lust gemacht. Was auch geil wäre, ist, wenn man Autos, die im Parkverbot stehen, so ein paar Knöllchen schreiben können. Das fände ich so geil. Das wollte ich schon immer mal machen. Das wär so okay, super, Simon ist gerade gestorben. Wenn das geht. Und vielleicht kann man auch noch einen Türsteher spielen, der Leute nicht reinlässt, weil sie Turnschuhe tragen. Das wäre, fände ich auch, wenn es das Feature gäbe, alter Schwede, ey. Allerdings, was wir bislang Politessen-Controller mit so zu Natal sträflich vernachlässigt haben. Ich gucke gerade mal über unseren Twitter-Account, kommen auch schon ein paar Fragen rein. Übrigens, MTV Game One in einem Wort, falls auch jemand eine Frage äußern möchte. Und hier fragt nämlich schon jemand, wie fanden Simon und Wolf den neuen, Achtung, Reach-Trailer? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Oh, speziell die Weltraumschlacht. Was ist denn das? Das ist so. Jetzt hat das ja schon gesagt. Das steht so in der Frage, speziell die Weltraumschlacht. Verdammt. Entschuldige, was denn? Ja, wer fragt denn? Ach so, R1. G.A. Tony und das O ist eine Null. Yo. Ja. Danke. War klar. Yeah. Ja, Simon, wir als die beiden größten Halo-Fans hier, wie fanden wir denn den neuen Halo Reach-Trailer? Willst du anfangen, soll ich? Nö, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, während ich ihn geguckt habe. Grafik war okay bis gut. Steine, Nebel, große Welten. Dann komisch. Hast du die wieder direkt nach dem Aufwachen geschrieben? Nein, die Notizen? Ich habe es geschrieben, während ich geguckt habe. Es ist außer Steinen und ein bisschen Nebel und dem typischen Halo Setting habe ich erstmal nichts gesehen, was mich jetzt wirklich beeindruckt hat. Wie gesagt, ich fand es okay bis gut. Ja. Okay bis gut, das reicht für mich für spiele ich, wenn ich die Serie mag. Komisch fand ich diese Replay-Dinger, die sie eingebaut haben. Also weißt du, du zerstörst einen Panzer, dein Team oder was auch immer, zerstört einen Panzer und dann sind sie in diesen Replay-Modus gesprungen und haben das so cool gezeigt, aber es war so offensichtlich es war so nicht im Spiel, sondern sie haben es halt nachträglich gemacht, was so, ey, guck mal, was ihr noch nicht gemerkt habt, unsere Engine kann super Replays machen. Das ist, das wird im Spiel eh nicht vorkommen. Und das halte ich immer noch für irgendwie blöd. Naja, gut. Aber richtig geflasht hat es mich dann tatsächlich doch. Nämlich bei, Spoiler ist ja nicht mehr nötig, bei der Weltraumschlacht. Weil das ist ja tatsächlich das erste Mal. Das finde also, ich auch sehr, sehr auch geil. Auch die Herleitung so, du siehst deine Leute steigen in diesen, in diesen, in diesen Jet hoch und denkst dir, okay, das ist jetzt das Ende der Cutscene oder so, ja, und dann kommt und der nächste Level, aber fuck, ey. Das finde ich auch sehr mutig. Ich hätte nicht gedacht, cool, dass sie jetzt irgendwie zum großen Abschluss der, der Halo-Saga noch ein völlig neues Element reinbauen. Ich habe es auch so erwartet, wie es eigentlich jeder gedacht hat. Das wird nochmal irgendwie die Perfektionierung von allem, was man schon kennt. Geiler Multiplayer-Modus, Kampagne ist am Ende, naja, danke, das war die Geschichte. Aber dass sie echt nochmal jetzt den Mut haben und was ganz Neues reinhauen, was ja aber vielleicht auch total in die Hose gehen kann. Kann es also, vielleicht, gab ja schon aber mal, gab's schon lange nicht mehr sowas. Nee, das stimmt. Das würde mich auch echt wundern, aber ich kann mich an so andere Ego-Shooter erinnern mit so einem dinosaurierjagenden Indianer, der ist dann auch auf Dinosauriern rumgeflogen und jeder hat genau die Sequenzen gehasst, weil die überhaupt nicht funktioniert haben. Deswegen habe ich da so ein bisschen, also ich habe zumindest noch ganz leichte Zweifel, ob das wirklich Spaß macht oder ob das nur so ein nerviges Interlude zwischen zwei Levels ist. In Bungie we trust. Ja. Allerdings. Ja, aber ich fand es echt sehr gut. Also mir hat's also sehr gut halte ich für. Naja, ich meine, du hast schon recht, Simon. Das sieht jetzt nicht viel geiler aus als das, was man kennt. Grafik ist ja auch nicht alles. Das will ich ja gar nicht. Man sieht ja auch nicht wirklich irgendwas Neues, was man. Nicht das meine ich. Man sieht dasselbe, was man immer sieht. So. Ja, aber darauf freue ich mich aber auch. Ich will ja auch wieder Halo spielen und zum Beispiel diese eine Szene, wie dein Teamkamerad, also wie so eine Banshee auf dich zurast und er aktiviert aber die Schutzschild und der andere kracht mit der Banshee voll in die rein, das explodiert und er steht einfach ganz cool wieder auf. Da hatte ich ganz leichte Gänsehaut, das fand ich sehr gut. Und wenn ich mir vorstelle, dass da vier Leute die Kampagne durchzocken und alle ihre Fähigkeiten so einsetzen, wie es im Video zu sehen ist, ey, da geht schon einiges. Also ich freue mich da kann ich auch nichts dagegen sagen, ich freue mich natürlich sehr drauf. Nerds. Aber bei Halo bin ich Nerd. Also ich bin großer Wing Commander-Fan damals gewesen. So. Also stimmt. Space Operas gab es einfach zu wenige und Colony Wars war dann irgendwas, da konnte man ballern, aber es hatte keinen wirklichen, keine Story, genau. Und Star Fox, ja, ist halt Nintendo so. War auch cool. ich meine einfach nur, ja, genau. Kann man jetzt halten davon, was man will. Nichts gegen Slippy. Ich pflege ja links die Flanke. Ja. Naja, ich freue mich, dass es wieder Weltraumkämpfe gibt und dann auch noch mit meiner Lieblings-Weltraum-Serie finde ich nicht schlecht. Aber ich bin weiterhin, ich erlaube mir weiterhin skeptisch zu sein. Natürlich, das sollten wir auch alle bleiben bis zum Schluss. Und nicht jedem Duft blindlings hinterher zu rennen, Wolf. Dann hätte ich sehr, sehr einsame Wochenende. Es sind ja nur noch 3 Monate jetzt, bis sie rauskommen, ne? Mitte September. Ne? Ja, richtig. Reach. Also, so weit ist es nicht mehr, auf jeden Fall. Nee, darf ich auch eins reinschmeißen, was mir gefallen hat? Sehr gerne, Gregor. Sehr gerne. Mein Lieblingstrailer sozusagen, und das war ja schon Gameplay-Präsentation gestern von EA, ist gewesen, ja, der Nachfolger zum besten Spiel 2008, Dead Space 2. Ja, sehr gut. Weil, so habe ich meine Windel an und nein. Fantastisch. Also das ist auch der Trailer, wo ich dann noch mehr als bei Metal Gear Solid Rising, weil dort war ja überraschenderweise das Gameplay, dass es so funktioniert hat, was ich nochmal mitgezogen habe, aber Dead Space 2. Ich hatte ein bisschen die Bedenken, weil es hieß ja im Vorfeld, die Serie soll ein bisschen Resident Evil 5-isiert werden. Na, das ist mehr Action, weniger so atmosphärische Stimmungsparts und so weiter. Und das hat der Gameplay-Trailer, der dort gezeigt wurde. Du bist jetzt ja, du warst im ersten Teil auf der Ishimura. Das ist ein Weltraumschiff gewesen, was dann eben von diesen Alien-Mutanten dann überfallen wurde. Die Necromorphs. Ja, die Menschen haben sich das selbst quasi hochgeladen. Ja, ja. Also man darf an dieser Stelle hey, Spoiler, übrigens den Leuten, die Spoiler nur eine Minute pro Monat spielen können, damit ihre Organe nicht an Funktionsfähigkeit einbüßen. Den darf man natürlich jetzt das Spiel nicht vorwegnehmen. Achso, okay. Sagen wir es einfach, du bist jetzt auf einer riesigen Station, wo die Unitology, die Religion dort auch wichtig war in Teil 1 aus dem einen oder anderen Grund, den wir hier nicht weiter näher nennen wollen. Auf jeden Fall das Setting, was dort gewesen ist, ist so eine riesige Kirche, die man gesehen hat, die voll war mit Mutanten. Reden wir nicht über Dead Space 2 gerade? Ja. Wieso reden wir denn die ganze Zeit über Dead Space 1, wenn du über Dead Space 2 reden willst? Ich rede noch über Dead Space 2. Sagen wir es doch einfach, mutierte Monsterbabys. Ja, sagen wir es doch endlich. Okay, Silent Hill-mäßige Monsterbabys. Okay. Worüber freuen wir uns denn am meisten? Wo man gesehen hat, hey, die Leute haben noch die Charaktermodelle aus Dantes Inferno übrig gehabt. Ja. Ne? Und jetzt können wir mutierte Weltraumbabys schlachten. Aber die Szene aber cool, mit den 20 mutierten, kreischenden Weltraumbabys, die erinnerte schon stark an Resident Evil 4. Also das, was du meintest, diese Resident Evil 4-Risierung. Ja, 4 oder nein. Ja, nein, dass einfach viele Gegner auf dich zukommen. Ach so. Also genau, das, was genau, Resident Evil 4 damals gemacht hat, dieses Umzug, diesen Schalter umzugehen. Okay, das machen die jetzt auch. Okay, wenn es mehr in Resident Evil 4 Richtung geht, wäre, hätte ich auch kein Problem. Wenn es in 5 Richtung gäbe, dann würde eben Stimmung sehr viel der Action geopfert werden. Und du hattest natürlich innerhalb dieser 5 Minuten Gameplay, die du gesehen hast, war das natürlich sehr, sehr actionmäßig aufgebaut mit, dass da tausende Mutantenbabys auf dich dann zustürzen und du aufpassen musst, dass du nicht aus dem Weltraum gesaugt wirst und dann fällst du irgendwo einen Schacht runter und dann kommt noch ein Monster. Das ist also schon sehr adrenalinfördernd gemacht worden. Aber es hat für mich eigentlich schon mal ganz gut die Stimmung nochmal transportiert. Wenn das jetzt nicht Dauerzustand dort ist, ne, dass du quasi nur zugehauen bist die ganze Zeit mit solchen Geschichten, dann glaube ich, ist es auch ein Nachfolger, der dem ersten Spiel gerecht werden kann, weil das war ja wirklich echt großartig. Ja, ich glaube, weniger können sie sich auch gar nicht erlauben. Und es gibt doch auch jetzt im zweiten Teil, es gibt doch diese Waffe, mit der du die Gegner an die Wand pinnen kannst. Irgendwie, ne? Das ist ja auch schon wieder geil. Bin ich eigentlich der Einzige? Also ich habe, wie gesagt, Dead Space 1 nicht durchgezockt. Warum nochmal? Weil ich Schiss hatte, Wolf. Ja, dann musst du halt... Warum spielst du... Ey, Nils, ja, aber spielst du mal mit Eddie zusammen. Wir haben das dann doch schon... Könnt ihr euch beide gegenseitig festhalten. Hinter uns. Ja, trotzdem nicht, nein? Habt ihr gleichzeitig eure Tage bekommen dann? Die Farbe ist ein bisschen anders. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, bin ich der Einzige, dem... also gerade bei Dead Space gefallen hat, dass eben nicht so viel geballert wird. Und jetzt... Als ich den Trailer gesehen habe von Dead Space 2 und gesehen habe, okay, scheinbar hat er ziemlich viel Munition und da kommen ziemlich viele Gegner und direkt hatte ich nicht mehr so viel Schiss wie beim ersten Teil. Also rein vom Zugucken ist natürlich jetzt auch was anderes, weil man nicht so da reingezogen wird. Ja, aber wenn fünfmal hintereinander direkt einer aus der Seitenwand kracht, ist es nicht mehr so schlimm, als wenn du durch eine verlassene Raumstation läufst und plötzlich nach einer halben Stunde, wo nichts passiert, aus dem Gullideckel einer kommt. Aber das ist doch so klassisches Gameplay. Du wirst ja genau diese Sequenzen weiterhin haben, dass du dich erstmal 10 Minuten alleine durch so Gänge schleichst, wo ab und zu mal irgendwas passiert und dann am Ende landest du im großen Raum und da geht es dann erstmal in den nächsten 10 Minuten furchtbar ab. Also das war im ersten Teil, war das ja auch schon so, mit den fetten Bosskämpfen da auf dieser Brücke, wo die Asteroiden vorbeigeflogen sind. Ist jetzt kein Spoiler, da gibt's halt einmal Asteroiden, hallo? Oh Scheiße, ach, ich hätte es nicht sagen dürfen. Nein, aber all die Sachen, die du auch gerade erwähnt hast, sah man sogar im Trailer. Also er hat ja gespielt und er ist langgelaufen, dann kam von rechts aus der Wand irgendwie ein Gegner, so Klassiker. Dann gab es diese Wurmmomente. Ich weiß nicht, wie die bei Dead Space 1, wie der Gegner heißt, dieser, dich greift der Wurm vom Bodenloch aus und zieht dich durch den Raum. Und sowas gab es jetzt auch, war auch geil, genau, und das gab es jetzt eben mit anderen Monstern. Und dann kamen eben diese Massenschlachten, wo dann diese Kinder waren. Und die habe ich als ein bisschen stressiger empfunden, weil der auch ständig gepiesackt wurde, der Isaac. Hat er einen am Rücken gehabt und musste irgendwie abschütteln. So. Wenn sie absolut das Maß finden eben, dass sie die Stimme... Genau, das Maß wird es sein. Der Maßeffekt wäre das dann. Der Maßeffekt, ja. Apropos, habe ich mir aufgeschrieben. Download-Content, ne? Die hatten... nicht Download-Content, sondern die hatten coolere Skyboxes. Also so, wenn man aus dem Fenster rausgeguckt hat in Dead Space 2, waren die Skyboxes besser als in Mass Effect 2. So. Also es war wirklich richtig geile Optik. Also du hast ganz viele Gebäude. Skybox ist das hinter der Scheibe, wo du nicht hingehen kannst, Eddie. Ja. Nein, also weißt du, was ich meine? Wenn du bei Mass Effect dich umguckst auf den Häfen, dann siehst du ja auch eine Welt, aber da kannst du nicht hin. Und genau, sah die Welt aber richtig geil in 3D aus. Ich muss aber auch sagen, ich hatte das Gefühl, es gab ja diesen Quicktime-Event, wo du dann so dich an der Reling gepackt hast, als die Luft rausgesaugt wurde, dass du mit dem Weltraum kommst. Ich dachte ehrlich gesagt, er wird rausgesaugt und du machst dann im Weltraum weiter, weil es ja auch ein Element sein kann. Es kann ja durchaus eine vollkommene Welt sein, die dort existiert, dass du aber auf einen bestimmten Punkt auch rauskommst. Das würde auch vielleicht erklären, warum die dann so gut außer dann dort durchdringen, dass sie einfach das schon als Element haben. Also Anfang Januar leider. Das dauert nicht so lange. Und ein kleines Detail, was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass man diesmal das Gesicht von Isaac Clarke gesehen hat. Hast du auch im ersten Teil gesehen? Direkt am Anfang. Aber nur so angedeutet im Profil. Nee, komplett. Du kannst. Wirklich? Naja, wenn du das. Es fängt doch an, dass du. Nein, es fängt damit an, dass er den Helm aufsetzt. Und du kannst die Kamera, während die Credits laufen, nach vorne drin und siehst sein Gesicht. Komplett am Anfang. Auf die Idee bin ich nie gekommen, die Kamera zu drehen. Ich war so gefangen von der Atmosphäre. Ist keinem aufgefallen, dass Ingo, unser Game One-Sprecher, zwei kurze Sätze hat, bevor sie abstürzen? Genau. Captain, der Motor funktioniert nicht. Ungefähr so. Okay, dann ist es jetzt nicht so das große neue Feature. Aber ich fand das schon mal nett, dass man im Trailer jetzt doch nochmal ihn von vorne gesehen hat und das jetzt nicht probieren, so krampfhaft wie bei Master Chief, so sein Gesicht nur so ganz selten zu zeigen, damit es eine coole Mysterie ohne auch jetzt zu spoilern, ich bin gespannt, wie sie die Geschichte jetzt weitererzählen wollen, mit dem, wie es zu Ende gegangen ist. Ne? Ja, ich bin ganz froh, dass wir jetzt ein bisschen von Dead Space wegkommen. Also ich komme mit euch weg. Von Dead Space, die Angst, noch mehr gespoilt zu werden, ist immens. Eddie, du hast jetzt noch nicht gesagt, gibt es noch irgendeinen Titel, der dich freut? Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Star Wars The Old Republic Trailer, oder nicht Trailer, sondern einen Cinematic Trailer gesehen. Kurzfilm. Ein Kurzfilm quasi. Ein Kampf in den Wäldern von, Alderaan. Und zwar zwischen einer weiblichen Jedi-Ritterin und einem Sith. Und ja, also natürlich war das irgendwie alles schon mal da und es ist auch jetzt, es ist, Star Wars hat nicht mehr das gleiche, den gleichen Charme von früher, aber trotzdem, bei mir wirken irgendwie Laserschwerte immer. Ja. Klar. Es ist einfach, sobald ich die Musik, die Originalmusik gehört habe, der Trailer fängt an, ihr könnt euch das auch bei uns auf der Seite angucken, Nils hat es ja gesagt, da gibt es den Trailer-Artikel, da habe ich das auch verlinkt, da ist das der Anfang, wo man die imperialen Sternzerstörer über Alderaan sieht, da habe ich schon wieder direkt Gänsehaut gekriegt, dann fliegen da die Geräusche wieder, diese Geräusche, die Star-Wars-Geräusche und es zieht einfach auch nach 20 Jahren bei mir immer noch und ich möchte einfach nochmal erwähnen, das ist von BioWare, ein Massively Multiplayer Online Roleplay Game von den Königen der West-RPGs, sage ich mal, zusammen mit Bethesda. Ich habe es ja schon gespielt. Und der Simon hat es schon gespielt, wird gleich was dazu sagen. Nee. Ich will einfach nur sagen, ich freue mich da tierisch drauf, habe auch gleichzeitig Schiss davor, weil es ist ein MMO und entweder man gibt sich dem hin oder man zockt es halt nicht. Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wo ich auch Angst habe, dieses An oder Aus. Man kann nicht ein bisschen zocken, aber vielleicht gibt es ja einen Gratis-Monat und man kann irgendwie mal reinschnuppern in eine Demo. Ich bin auch sehr gespannt, was auch noch durchgesickert ist. Ein kleines Detail für MMO-Nerds. Wird Housing geben. Und jedes Haus ist quasi ein Sternschiff. Irgendwie. Jeder hat seinen eigenen sein eigenes Schiff, wenn du so willst. Schön. Was ich nicht weiß, ist, ob man mit dem Ding auch im Weltall rumfliegen kann oder ob das irgendwie wie ein Hund ohne Beine rumliegt nur. Aber das ist ja so, das gibt's ja, glaube ich, seit... Das Erste, was im Einfeld ist, jetzt ein Hund ohne Beine. Exklusiv. Nein, aber das ist ja Sachen, so... die Platz in der Wohnung wegnehmen. Das ist ja so, seit Ultima Online eigentlich so ein Statussymbol in Online-Rollenspielen gewesen, dass man irgendwann seine eigene Hütte bauen kann und dann auch irgendeinen allmöglichen Scheiß kaufen kann für die Hütte. Wenn wirklich gar nichts mehr geht und du alle Superwaffen hast und so, dann investierst du halt ins Zuhause. Aber das finde ich auf jeden Fall ein schönes Feature. Und ich sage einfach mal, wir machen einfach, Nils und ich machen zusammen hier dann für Online, machen wir schön das Star Wars The Old Republic Tagebuch. Dann sind wir quasi von Arbeitswegen gezwungen, uns massiv mit diesem Spiel auseinanderzusetzen. Da das habe ich bei Star Trek Online auch probiert. Ja, das da ist aber ein Scheißspiel. Nach 3 Tagen hat mich der Pepper zur Seite genommen und gesagt, Nils, man muss da auch aufpassen, dass Ertrag und Einsatz irgendwie im Verhältnis stehen. Du kannst jetzt nicht eine Woche Star Trek Online machen. Ja gut, da war das gestorben. Dann liegt es quasi an den Zusehern, die müssen Zuhörern, die müssen einfach immer auf den Artikel klicken, dann können wir weitermachen. Ich funk noch mal kurz dazwischen. Danke. Zum einen muss ich leider durchgeben, dass wir den Chat jetzt bis auf Weiteres erstmal aufgeben, weil der gerade irgendwie völlig vernichtet wurde, scheinbar. Habe ich so gehört von unserem Technikfachmann. Tut uns sehr leid, aber das war eigentlich fast schon abzusehen. Vielen Dank an wen auch immer. Und außerdem kommen über Twitter hier weiter Fragen und da lese ich doch einfach mal die nächste vor, nämlich einen weiteren Titel, den wir noch nicht behandelt haben, war Fable 3. Oh. Auch ein Microsoft-exklusives Ding, auf dem viele Hoffnungen ruhen, auch gerade von Microsoft. Und da ist jetzt auch die brennende Frage, wie hat uns das denn gefallen, Gregor? Ja, hässlich wie die Nacht? Hässlich? Nein, okay, das ist ja auch übertrieben dargestellt, aber als Erstes, was du dort gesehen hast, war klar, wieder der Peter ist wieder da und verspricht. Der Peter steht da wieder auf der Bühne und verspricht dir das Blaue vom Himmel. Er hat sich sehr kurz gehalten für seine Verhältnisse. Ich hätte ehrlich gedacht, dass das grafisch noch mal ein bisschen angezogen hätte. Also mir war es ziemlich ruckelig. Also um da als Grafikhure zu sprechen. Ne? Ja, und da hat sich auch wirklich nicht so viel zum zweiten Teil getan. Ne? Nee. Also es ist immer leicht, so eine Aussage zu treffen, weil man auch nicht weiß, wie groß das Spiel ist. Also so. Ja, also es kann ja durchaus sein, dadurch, dass du wirklich eine Riesenwelt hast, wo du gehen kannst, dass dadurch diese Ruckler oder sowas dann begründet sind. Aber mich hat es jetzt im ganzen Umfeld, was dort gezeigt wurde, du hattest vorher eben das Metal Gear Solid und Gears of War und dies und jenes, was grafisch schon mal besonders gewesen ist, okay, mit Ausnahme von Halo Reach, was ja grafisch okay war, aber dann eben durch andere Sachen gepunktet hat, da war Fable 3 in dem Kontext schon, wirkte wie so ein bisschen ein Relikt technisch einfach. Ein bisschen altbacken. Ja. Ja, vor allem, ich bin erst mir mal auch gespannt, bis ich das Ding in den Händen halte. Natürlich, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass man mal wirklich mehr vom eigentlichen Gameplay sieht. Also die Story-Prämisse irgendwie, du bist als König, fängst du ja zumindest an und kannst Entscheidungen treffen und das Land fügt sich dann deine Entscheidungen später, kannst du dann aber wie selbst auf Abenteuer reisen. Ich glaube, ist es nicht so, dass du irgendwie den... So, also der Sohn des Charakters aus Teil 2, das ist der, den du spielst. Und es gibt ja zwei. Ja, genau. Der eine ist quasi der böse Bruder, der erstmal der König wird. Und du bist dann der Lebemann, der zweite Bruder, der eigentlich nur so ein bisschen durch die Welt tingelt. Und dann gibt es aber irgendwann die Revolution, weil dein Bruder, glaube ich, ein Arsch ist. So ist es, glaube ich, oder? Und du meinst, dass du dann den Königsposten übernimmst? Im Laufe des Spiels, Das wäre dann logisch, ja. Ja. Ja, ich dachte, also ich war ja letztes Jahr, war ich beim Peter, war ich ja zu Gast für die Game Awards und da hat er mir auch ein bisschen von Felbe erzählt und ich glaube, da war noch die Idee, dass du als König anfängst und später dann als Abenteurer durch das Land ziehst, was so aussieht aufgrund deiner Entscheidung, die du gefällt hast. Also wie es jetzt also sich endlich so, wird. Ja, so wie er es sich gedacht hat und dann die Leute drumherum, ja, lass die mal reden. Also das wäre ja nett, wenn, das ist jetzt ja auch nichts Neues, dass man die Speicherstände aus dem zweiten Teil, gerade wenn man von vornherein auf eine Trilogie hinaus will, übernimmt. Mass Effect zum Beispiel macht das, dass man sagt, ey, im letzten Teil hat man ja eigentlich aufgehört, als man der Herrscher war von Albion, wenn du so willst. Quasi. Also bei mir war es so, dass mir jedes Haus gehört hat. Ja, klar. Was anderes als Herrscher. Hast du auch eine Nutte geheiratet? Nee, so einen Scheiß mache ich nicht. Ah. Ich habe zwei Nutten geheiratet. Ich wollte die Zombie-Braut heiraten, ne? Lady Grey. Die ist ja dann weggerannt, da musste ich halt eine Nutte heiraten. Ich habe das gehört. Meine zweite Frau habe ich erschossen. Für Zombie. Ja, genau. Ja. Okay, aber lass uns mal über Fable reden. Ja, richtig. Was ich sagen wollte, ist, dass du... über deine Vorlieben, ja. Also da, wenn du quasi die Story da ansetzt, dass du die Speicherstände irgendwie raussaugst und dann guckst, warst du ein cooler Typ oder warst du ein böser Typ? Und wenn du böse warst, ist eben die Welt, die du dann in Fable 3 als Grundvoraussetzung bekommst, ist eben böse. Und wenn du ein cooler Typ warst, dann hast du eben die gute Welt, dass du die quasi übernimmst, dass deine Mühen nicht verschwendet sind. Das finde ich cool. Das ist so der Nikolaus-Modus, ne? Da prüft die Xbox wie der Weihnachtsmann, ob du gut oder böse warst und gibt dir dann dementsprechend gutes oder schlechtes Spiel raus. Also ich bin immer noch sehr gespannt. Ich möchte auch gerne mal sehen, wie das eigentlich dieses System, dass du mit deiner Spielfigur auch andere Spielfiguren anfassen kannst und mitziehen kannst. Das ist ja bizarrerweise klingt so banal, aber es ist ja eines der ganz großen Features. Das soll ja die emotionale Bindung von dir zu den anderen NPCs aufrechterhalten. Also ich hätte gern, Ico-Style meinst du, oder? Ja, so ein bisschen. Also auch wie so oft ist die Idee nicht wirklich neu, aber ja, und Peter, der gute Peter Molyneux tut halt so. Und nicht vergessen, was da alles hier von Milo dann reingebaut wird mit Kinect oder Natalie oder wer auch immer dann dort. Ja, mitspielt. Natalie, der Gag ist durch. Aber, apropos, deswegen, also mich hat Fable 3 jetzt, ich freue mich nach wie vor drauf, aber wirklich begeistert bin ich doch nicht. So langsam muss er auch mal zeigen, wovon er spricht, von wegen Revolution und alles wird neu, alles wird anders. Halt immer dieses Gelaber. Ich meine, deswegen hat er sich diesmal wahrscheinlich schon kurz gehalten. Was ich interessant fand, war, dass hier Kinect ja jetzt dann scheinbar abgesägt wurde für Fable 3, nachdem das ja eines der ersten Spiele war, wo es hieß, ja klar, da machen wir, kannst die Leute in den Arm nehmen, genau, und bla. Also er hatte ja auch gesagt, also das, was mit Milo zu sehen ist, wird nichts mit Fable 3 zu tun haben, aber dass natürlich auch zusätzlich Features vorhanden sein werden. Werden sie? Weil alles, was ich hörte, hätte keine Unterstützung. Naja, früher meine ich. Also vorher. Also von der Weile hieß es. Vor einer Weile, es war angedacht gewesen, jetzt wurde natürlich das Thema geflissentlich dann unter den Teppich gekehrt. Was? Kinukt? Kinukt? Nee, kenne ich nicht. Eskimo oder was? Eskinukt. Ja, ich finde das, aber ich bin eh immer skeptisch, ich brauche das gar nicht. Das ist immer, wenn dann sowas rauskommt, das war auch schon mit dem Six-Axis-Controller so, dass dann auf Krampf die Ansage kommt, ey Leute, könnt ihr nicht mehr dieses Feature irgendwie in eure Spiele einbauen, obwohl es vom Gameplay her gar keinen Sinn macht, und dann irgendwie auf Krampf übers Knie gebrochen. Ich muss es bei Fable 3 ehrlich gesagt nicht haben, um Leute zu umarmen, das irgendwie mit einzubauen. Das wird mir gar nicht fehlen. Ich möchte an der Stelle auch einfach mal Peter Molyneux in Schutz nehmen, weil er immer was abkriegt von der gesamten Gamer-Community, dass er leere Versprechen macht. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, wie Lionhead wirklich arbeitet. Da gibt es Peter Molyneux und der sitzt quasi auf seinem Klo und kackt einfach nur Ideen raus. Und dann, das ist so ein bisschen wie der Simon. Und dann gibt es da so eine Art Pepper, der hört sich das alles an, dann guckt er, wie viele Leute habe ich zur Verfügung, wann soll das Spiel rauskommen, wie viel Kohle habe ich. Und dann geht er zum Peter und sagt, ja Peter, das machen wir alles. Peter rennt an die Öffentlichkeit und sagt, ja, kannst Leute umarmen und kannst gut und böse, kannst die Welt regieren, kannst Politik machen, kannst alles machen. Und dann geht der Typ zu seinen Entwicklern und sagt so, und jetzt Natal wird rausgeschmissen und die B-Taste wird aber jetzt benutzt. So, und so ungefähr funktioniert Lionhead. Das heißt, ich glaube nicht, also vielleicht macht das auch wirklich immer wissentlich, um die Leute zu locken, um die Spiele zu verkaufen. Aber ich glaube wirklich, dass die Ideen, die Peter Molyneux hat, dass der da wirklich, weil das macht ja schon Sinn, Leute zu umarmen mit Natal, die Idee an sich ist ja eigentlich eine ganz coole. Dass es natürlich völlig unrealistisch ist, dass das schon mit dem allerersten Spiel zum Release rauskommt, das ist halt, so weit denkt der nicht. Der will das halt einfach drin haben. Ja, und seine, ich finde das ja auch eine coole Einstellung. Ich mag das ja so, eigentlich, diese visionäre Einstellung. Ob dann am Ende alles realisierbar ist, ja, muss man halt gucken. Also er kriegt halt oft Schelte, stellvertretend auch für all die anderen Dummschwätzer in der Branche, die halt nicht so viele Reden schwingen, aber die auch Sachen versprechen, die nicht kommen. Und Molyneux kriegt es halt immer alles ab, habe ich das Gefühl. Ich bin halt immer noch für alle über so jemanden, der auch mal neue Sachen zumindest versucht, so wie bei Black and White und so, das war alles nicht perfekt, das war alles nicht gut, aber die Idee, die dahinter ist, die kann ich schon erkennen. Und das ist teilweise schon mehr, als man es zum Beispiel bei den Call of Duty-Entwicklern sieht. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ihm kaufe ich auch wirklich ab, dass er einfach viel ausplaudert aus ehrlicher Begeisterung. Also ob das am Ende alles so umsetzbar ist, das ist eine Frage, aber... Ja gut, aber er müsste ja mal draus gelernt haben, dass es einfach nicht funktioniert. Naja, aber das hat er ja auch. Hat er ja schon, also man kann dem Mann ja auch jetzt nicht komplett den Mund verbieten. Nur weil man, weil so, nein, du sagst jetzt nichts mehr, du hast die letzten 10 Jahre zu viel gesagt. Ich meine, was ist nun mal sein Job? Das ist dein Kredit verbraucht. Also ich persönlich höre auch echt lieber jemanden wie Molyneux zu, der vielleicht auch mal im Überschwang der Begeisterung irgendwie so ein bisschen dahin plappert, anstatt irgendwie so den 800. geleckten US-Pressesprecher, der von so einer amazing Singleplayer-Experience immer nur hier awesome und amazing und it's gonna be so great. Ey, unscheiß, ich konnte es nicht mehr hören. Nach der dritten Wiederholung desselben Satzes, den ich beim letzten Spiel schon gehört habe. Genau, es ist zum Kotzen, Leute. Hört mal auf damit. Sehr austauschbar. Im gleichen Duktus immer sprechen und egal, wer dort gestanden ist. And now we show you und awesome and great. Ja, ich glaube, das ist einfach... Pause. Ich glaube, die Leute haben es immer noch nicht gerafft. Das ist auch das, was ich an Peter Molyneux so geil finde, weil es eben ein echter Gamer ist und der dann eben wirklich vom Herzen redet, was ihr gerade alle gesagt hattet. Und der Rest der Inszenierung, da sind die aber in der Vergangenheit schon oft genug auf die Nase gefallen mit, ist halt viel PR-Gelaber. Was steht da? Pizzabäcker schreibt über Twitter, Molyneux ist cool und Fanboys seine eigenen Fanboy Ideen. Ah ja, genau. Finde ich ganz gut. Ja. Also, das beschreibt ja Fanboy seine eigenen Ideen. Ja, Pizzabäcker schreibt es über Twitter. Man kann Peter Molyneux nicht vorwerfen, wie vielen anderen, dass er sich irgendwie aus allem ungefähr raushält und nur als fetter Produzent im Hintergrund die Fäden zieht. Also der ist wirklich noch voll dabei und der rennt echt den ganzen Tag von einer Abteilung zur anderen, will immer auf den neuesten Stand gebracht werden, diskutiert mit seinen Leuten, bringt Ideen rein. Also oftmals stöhnt dann sein Team, weil die einfach seine Vorgaben nicht umsetzen können und am Ende wird auch alles nicht immer ganz so geil, wie er es versprochen hat. Man muss auch sagen... Aber ich meine, also das muss man ihm schon zugutehalten, er ist echt noch voll drin, er hat Bock drauf und er hängt sich da wirklich mit allem, was er hat, und rein. Und das kann man also mal anerkennen. Also wer ihn schon mal auch, live und er ist echt ein cooler Typ. Er ist ein absolut cooler Typ und er ist halt auch einfach wirklich ein bisschen ein verstrahlter Typ. Also er ist eben nicht dein 0815 PR Typ, der seinen auswendig gelernten Text runterleiert oder so, macht er sicherlich auch bei Interviews, wo er keinen Bock hat, aber das ist ein Typ, der ist halt auch ein Hardcore-Nerd und halt einfach auch ein Freak, der läuft immer mit seiner Assistentin rum, die im Prinzip alles für ihn macht und er selber konzentriert sich wirklich nur um seine Welt. Also ich glaube, der taucht wirklich in seine Fantasiewelt ab und in seine Ideenwelt und ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Autist ist, aber der ist schon irgendwie ein stranger Typ. So, das ist jetzt nicht der 0815-Typ. Ja. Wirklich? Ja, hab ich auch gehört. Nein, ich habe gerade einen Pepper gesagt. Meinst du, wir können es erwähnen, dass der Legastheniker ist? Pepper denn? So, also, nee, komm. Der Wolf. Übrigens ist der auch Legastheniker. Das ist doch keine Auszeichnung. Nein, das ist doch keine Wertung, aber ich finde es irgendwo, ist es ja auch konsequent, wenn jemand Probleme hat, sich irgendwie schriftlich zu artikulieren, dass er dann irgendwie auf seine Fantasie baut und dass so jemand dann möglichst fantasievolle, abgefahrene Spiele macht. Das meine ich eben. Ich glaube, dass der Typ wirklich so ein... Also, ja, Genie trifft's halt schon irgendwie, aber sicherlich auch nicht der, wahrscheinlich nicht der einfachste Mensch zum Arbeiten. Und also, er ist ein beschissener Autofahrer. Ja, wahrscheinlich. Hab ich von seinen Mitarbeitern gehört, er wäre ein beschissener Autofahrer. Er ist immer in der Traumwelt. Engländer. Immer. Ja, sieht immer Fantasiebäume und Leute, die ihm zuwinken. Oh, guck mal da, der König. Ja, ich sehe schon. Bam. Hier geht's bestimmt noch in weiter. In die Kindergruppe reingefahren. Aber hier, Nils, du hast jetzt alle gefragt, weil wie sieht's mit dir aus? Welches Spiel, gibt's schon was? Hast du schon was gesehen, wo du sagst, so ey, jetzt Leute, hört mal zu? Also alles das, was jetzt gesagt worden ist, sind wirklich Spiele, auf die ich mich richtig freue. Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe, dass vor der E3, dass ich mich ganz besonders darauf freue, Civilization 5 zu sehen und zu sehen, welche Features da kommen, weil es ist mein Spiel. Ich sage ehrlich, dass ich mit Spielen so wie Call of Duty Black Ops oder so, das ist nicht so mein Ding, damit kann ich nicht so viel anfangen. Aber Civilization 5 ist für mich das, worauf ich am meisten gespannt bin. Ich hoffe, dass viel mehr Informationen noch durchsickern, dass es mehr Gameplay-Trailer gibt. Bisher gibt es ja eigentlich hauptsächlich nur Screenshots davon und da freue ich mich drauf. Und worauf ich mich ganz besonders freue, ist natürlich jetzt Valve, weil die haben für mich eine unglaubliche Erwartungshaltung erzeugt. Und ich glaube nicht, dass die so doof sind, nicht zu wissen, was sie da angerichtet haben. Zur Geschichte, wir haben es häufiger schon gesagt, wer es nicht weiß, es wurde ja Portal 2 eigentlich angekündigt, dann wurde diese Ankündigung zurückgenommen und es wurde gesagt, stattdessen gibt es eine große Überraschung. Und wir haben es ja in unserem Forecast schon mal so ein bisschen besprochen, es bleiben nicht viele Möglichkeiten. Ein Half-Life Episode 3 wäre eine völlige Verschwendung dieser Überraschung. Es kann auch kein Team Fortress sein, es kann eigentlich auch kein Left 4 Dead 3 sein, es kann eigentlich nur Half-Life 3 sein. Nein. Oder? Duke Nukem Forever. Oder ja, Duke Nukem. Das wäre das Allergeilste. Bei Valve, oder? Ja, das ist doch, pass auf, ich weiß gar nicht, ob ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber es war ja für einige Sekunden wurde auf der Valve-Seite ein Bild veröffentlicht, wo man wieder nicht weiß, ob es absichtlich war oder nicht. Man weiß mittlerweile nicht mal mehr, ob die Bildveröffentlichung echt war oder genau, gefaked. Genau, aber also auf jeden Fall hat man da nichts erkannt, nur ein Datum oder irgendwie war zu sehen. Und wenn man die Farbwerte verstellt hat, ja, wer kommt darauf? Nerds. Egal. Wenn man die Farbwerte verstellt hat, hat man die Silhouette vom Duke erkannt, ja. Und der hat ja eine sehr charakteristische und Silhouette. Und jetzt muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, ey, wenn es eine Firma hinkriegt, das Franchise nochmal zu beleben und daraus ein Kick-Ass-Spiel zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes, dann fucking Das wäre wohl die Sensation, ja, oder? Wie geil das jetzt bitte wäre. Das wäre das Ding schlecht. Und die machen es, weil die werden doch dieses Franchise nicht wegwerfen. Ja, warum denn? Der Name ist doch immer noch für was gut. Ja, und ganz ehrlich, wenn jemand weiß, dass das also immer noch für was wert ist, der Name auch, dann sind es ja die Creator von so vielen guten Ego-Shootern wie bei Valve. Das sind ja selbst Fans des Genres, die wissen, was für andere vielleicht nicht wissen, bei EA oder sonst wo, dass das immer noch zieht, und obwohl es schon so niedergehypt wurde. Und vor allen Dingen können sie auch sagen, ey, das Spiel ist nicht seit 15 Jahren Entwicklung, wir haben gerade erst angefangen im Prinzip oder vor einem Jahr oder so. Sie können quasi resetten, weil keiner wird denen vorwerfen, oh, jetzt entwickelt ihr 15 Jahre und dann kommt das dabei raus. Nein, weil es ist ein neuer Entwickler, die haben sich das Franchise geschnappt, aber ein Entwickler, der ein hohes Ansehen bei den Nerds, sag ich mal, genießt, und die können einfach sagen, okay, hier, 3 Jahre, 4 Jahre in Entwicklung, hier ist es jetzt aber auch. Das muss nämlich auch das sein, genauso wie sie es mit Half-Life 2 gemacht haben. Was sie nicht machen dürfen, ist zu sagen, ey, wir haben die Rechte und wir fangen jetzt an zu entwickeln und zeigen irgendeinen Render-Trailer oder so. Also das können sie nicht bringen. Wenn, dann müssen die wirklich was Vorzeigbares haben, sonst geht das nach hinten los, meiner Meinung nach. Aber das ist das perfekte Ding. Absolut, aber ihr seht schon, in welcher Größenordnung wir uns hier bewegen. Wir haben Half-Life 3 ist die unterste Messlatte und Duke Nukem ist jetzt so die aktuelle oberste Messlatte und das muss sich in diesem Bereich bewegen. Ja, heute Abend. Ach so, dass wir jetzt echt über Duke Nukem Forever reden. Genau. Also als ernsthafte Variante durchgehen, was sein könnte, wenn. Und morgen hängen unsere Köpfe und wir haben Left 4 Dead 3. Ich glaube, ich bin der einzige Kopf, der nicht hängen würde. Ich würde es. Ey, ich fänd's auch geil. Noch mehr Zombies. Nochmal in Left 4 Dead kaufen, was kaum verändert. Absolut. Ist, du Arsch. Absolut. Also du sagst, hier machen die das. Warum? Also du kannst doch nicht. Erstmal kannst du doch nicht sagen, was kaum verändert ist, weil du weißt es ja gar nicht. Das ist ja jetzt, das hast du jetzt in Raumstellung. Ja, wahrscheinlich hast du jetzt der zwei Sprung gesehen. Von Left 4 Dead 1 auf Left 4 Dead 2 war nicht so klein, wie du jetzt glaubst. Du spielst es ja nie. Aber das ist ja auch gar nicht jetzt. Du kennst dich mit klein natürlich aus. Ja, genau. Ich dusche so oft mit dir. Ey, nicht schlecht. Ist doch so schlecht. Hallo. Thema 1, was dir gefallen wird, Eddie. Nein, ich wollte noch kurz was sagen, Wolf richtig angemerkt hat, dass es echt abgefallen ist, dass wir jetzt uns über Duke Nukem Forever unterhalten. Wir haben ja für Game One dieses, in der letzten Sendung, worauf wir uns am meisten freuen, gemacht. Und da saßen wir alle im plauschigen Hotel, haben darüber gesprochen. Und da habe ich aus Gag dem Uke meinen Zettel mit den Spielen gegeben. Und als lustigen Gag habe ich draufgeschrieben, Duke Nukem Forever. Hat er natürlich nicht in die Sendung mit reingenommen, weil es natürlich auch total ausgelutscht ist. Aber und jetzt, ne, könnte ich eigentlich sagen, ich habe es halt schon damals gewusst. Ja, ne, du hast sogar auf Video. Nur so nicht im Fernsehen gelaufen. Vielleicht bist du einfach auch der Typ mit dem Bild, der das online gestellt hat. Das ist, vielleicht bin ich der Typ, der... Woher sollte ich sonst wissen, dass man die Schärfe verstellen würde? Ich habe auch noch einen. Auch viele von unseren Zuhörern und Lesern und Zuschauern in Twitter fragen sich auch schon, warum haben wir denn noch nichts über Assassin's Creed Brotherhood gesagt? Weil es ein Add-on ist. Quasi. Meinst du? Also ist es wirklich nur... Es ist nicht Assassin's Creed 3. Ist es kein vollwertiges Assassin's Creed? Vollwertiges Add-on zu Assassin's Creed? Also ich sag mal, es ist halt... Aber ich meine, es hat doch jetzt auch einen Multiplayer-Modus und du kannst auch mit mehreren Leuten spielen, also... Ja, okay, also vielleicht habe ich mich auch noch zu schlecht informiert. Mich persönlich interessieren immer die Spiele nur dann richtig, wenn sie eine neue Zahl bekommen, weil ich sonst direkt wittere, dass da nur Geldmache dahinter steckt, dass im Prinzip mehr vom Gleichen ist. Wenn das bei Assassin's Creed Brotherhood jetzt anders ist, dann tut's mir leid, dann werde ich mich schlau machen und auch das Geld an Ubisoft überweisen, aber es sah für mich jetzt so von den Screenshots und was ich darüber gelesen habe, gut, Multiplayer-Modus, aber ist jetzt, also Assassin's Creed ist jetzt auch nicht das Spiel, wo ich unbedingt Multiplayer-Modus brauche. Ja, und vor allem, also ich fände es auch sehr bedenklich, wenn Assassin's Creed jetzt auch zu so einer Franchise wird, wo es einmal im Jahr so einen neuen Titel gibt. Ja, genau. Also zwischen Teil 1 und 2 lagen ja auch ein paar Jahre und die haben sich auch sehr verbessert, der zweite Teil war ziemlich gut. Aber dass wir jetzt jedes Jahr ein neues Assassin's Creed mit einem neuen Assassinen und auch in einer neuen Zeitebene, also irgendwann wird es, glaube ich, auch ausgelutscht. Ja, das Niveau, das erste Movie, was wir davon gesehen haben, das war irgendwie auch nett inszeniert, wie der Assassin dann auf einmal so seine Kumpels um sich hatten, alle rennen gleichzeitig nach vorne, war schon cool. Aber ob das jetzt irgendwie, ob die Welt nach einem neuen Assassin's Creed geschrien hat, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich fürchte fast, dass Ubisoft da so ein bisschen in die, wir melken unsere Franchise aus, Falle rennt. Sinn macht es natürlich, dass die jetzt, falls es, also ich weiß jetzt auch nicht die genauen Details über Brotherhood Bescheid, aber es wird natürlich sehr viel investiert, um die Welt alleine jetzt von Assassin's Creed 2 zu bauen. Ne, das Ding hat, also der erste Teil hat sich 8 Millionen mal verkauft, der zweite auch ungefähr noch so dran. Das sind ja Dimensionen, in die sonst kein anderer Spielhersteller denkt und echt viel Geld investiert. Und wenn sie es jetzt wie bei GTA 4 zum Beispiel sagen, wir haben jetzt diese Welt und diese Charaktermodelle und dies und alles, lassen uns da nochmal was Neues machen, ist es legitim als Spielehersteller, aber das würde nicht ganz diesem Anspruch, den Assassin's Creed macht als Serie, die in die echt viel Aufwand und echt wieder viel Neues und mehr dazu kommt mit jedem Teil, dann gerecht werden würde. Das würde es irgendwie, wie du schon gesagt hast, Wolf, zu sehr verwässern. Ja. Logisch wäre es, dass sie es machen, aber ich fände es nicht schön unbedingt. Und vor allem, also man muss ja auch, man darf ja nicht zu früh urteilen und zu früh meckern, aber wie du schon gesagt hast, Simon, also bei Assassin's Creed, da hatte ich jetzt auch nie das schreiende Verlangen, mit noch mehr Leuten das gleichzeitig zu spielen. Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn es ein paar Spiele gibt, die auch einfach nur mal ein Singleplayer-Spiel sind. Das ist halt mein Abenteuer und ich erlebe das alleine. Ja, ich muss nicht jedes Spiel mit 5 Kumpels zocken können. Also irgendwann wird es auch ein bisschen austauschbar. Ja, Koop liegen. Wie bei Assassin's Creed ist das ja auch im Prinzip ein Fallout, was du gerade gesagt hast, Gregor, dass man quasi die Bausteine für diese Welt schon hat und einfach dann da ein bisschen was Neues dann noch mit anstellt. Fallout New Vegas ist der Nachfolger zu Fallout 3, auch einer der Titel, wo ich ganz besonders Auge drauf haben werde, ist aber auch grafisch von der Technik dahinter und so weiter, vom Spielprinzip her im Prinzip wie Fallout 3, nur mit einem anderen Setting, mit einem neuen Charakter und vielleicht ein paar neuen Gegnern und Waffen. Der Simon hebt schon die Zeigefinger, auch du platzt gleich, willst du unbedingt was sagen? Ja, ich wollte zum einen auch gerade auf Fallout überleiten, weil es wunderbar passt, weil es wirkte auf mich, so sehr ich Fallout liebe und schätze und alles und auch das Neue auf jeden Fall spielen werde, sieht es für mich auch eher nach einem Add-on aus. Ich habe jetzt in den Trailern nahezu nie was von New Vegas gesehen und wenn, dann waren das so, sah aus wie, als ob da 10 Gebäude stehen und das ist es. Der Rest sah exakt so aus wie Fallout 3. Es hat mich richtig ein bisschen schockiert, weil ich dachte schon, dass es ein anderes Setting haben wird. Also nicht jetzt wieder, ja, zerstörte Häuser und Wüsten und große Berge aus Müll und dieselben Gegner. Und, also, das fand ich, hat mich sehr deprimiert irgendwie. Ja, also ich glaube, man muss da, da gibt's, Budi würde sagen, das ist ein zweischneidiges Pferd. auf der einen Seite, wenn man so, also bei mir war das so derbe in diese Welt abtaucht und man will unbedingt noch mehr und dann hast du irgendwann das Level-Cap und bist enttäuscht, aber du willst immer noch weiterspielen und was Neues haben. Und dann kommt halt Fallout New Vegas und dann denkst du erstmal, super, die Reise kann weitergehen, du kannst wieder in diese Welt abtauchen. Aber ich glaube, das Problem an der Sache ist, dass es nie wieder den ersten Moment geben wird, wenn du aus dem Bunker kommst und vor dir breiten sich die Wastelands aus. Es wird nie wieder den ersten Moment geben, wo du in eine Schule reingehst und auf einmal kommen die bekackten Raiders. Du hast noch überhaupt gar keine Waffen, kannst dich nicht wehren. Oder du gehst in den Supermarkt und denkst, wie geil, die Regale sind voll und es ist der Fallout und du sammelst Büchsen ein und denkst dir, wie geil, ich habe Eier. Das wird es eben nicht mehr geben und daher bin ich so auch so ein bisschen zwiegespalten. Ja, ja, ja. Auf der einen Seite freue ich mich derbe, dass die Reise weitergeht, auf der anderen Seite, es geht nie wieder zum ersten Mal. Aber da das ist ja schon eine, das ist ja schon eine Liebeserklärung an Fallout 3 und der Nils, du bist ja auch ein riesen Fan davon, ich auch. Aber vielleicht ist es auch was Gutes, dass die Erwartungshaltung nicht ganz so groß ist an Fallout New Vegas, weil wir werden es auf jeden Fall alle zocken und dann kann man eigentlich nur positiv überrascht sein. Aber es ist ähnlich, wie ich es bei Assassin's Creed gesagt habe, es ist eben nicht Fallout 4, wo wir alle richtig aufgeregt wären und nur über dieses Spiel alleine 2 Stunden geredet hätten. Es ist eben New Vegas und es ist wahrscheinlich nichts anderes als ein sehr umfangreiches Add-on. Aber zu dem, was du gesagt hast, Simon, dass es so aussieht, den gleichen Kritikpunkt habe ich eigentlich schon damals bei Fallout 3 gebracht, gesagt, irgendwie sieht es in jeder Ecke im Prinzip gleich. Also du kannst von ganz links unten nach ganz rechts oben und wenn du keine Map hättest, könntest du auch glauben, du bist am gleichen Fleck. Und dann kam immer das Argument, ja, es ist halt fucking Wasteland und so sieht es halt nach dem Nuklearschlag zumindest auf diesem Kontinent aus. Und es ist ja logisch, dass es ausgerechnet in Las Vegas, das eh schon in der Wüste ist, da haben sich natürlich ein Setting ausgesucht, ne, ja. Wo da sind halt jetzt keine Palmen oder Eishöhlen oder so. Also das ist eigentlich nicht so das Problem, was ich mit New Vegas habe. Ich befürchte eben auch, dass es außer ein paar neuen Waffen und ein paar neuen Gebäuden eigentlich nicht wirklich neue Innovationen gibt. Also wirklich vielleicht ein paar geile Skills oder neue Sachen im Kampfsystem oder so. Das hätte ich eigentlich gerne. Ja, die Frage ist ja, es hätte sich ja dann als Mission Pack schon angeboten, aber dann wird ja doch ein ganzes Spiel draußen, dann fragt man sich ja schon. Ja, immerhin. Ach, dann ist sie dafür dann mit dem Mission Pack. Ah ja, klar, ne, so weit habe ich nicht gedacht. Also es soll ja mehrere Zwecke erfüllen, außer also nicht nur, dass es eine quasi ja Erweiterung und quasi Fortsetzung zu Fallout 3 ist. Du hattest ja auch mit den ganzen vielen Add-ons, also ich habe Fallout 3 ja auch mindestens 70, 80 Stunden gespielt und die Add-ons dann noch gar nicht erst angefangen, dass ich da auch noch genug zu zocken hätte. Aber einfach um die Überbrückungszeit auf das nächste Elder Scrolls, also... Oh, nee, geil. Ich will kein Morrowind mehr. Ja? Morrowind. Ich will weiter sowas wie also, Fallout. Also es ist ja so... Ich bin mit Simon... Blume, Orks... Komm jetzt mal im Ernst, das hatten wir alles schon. Ja. So. Aber ich denke, der Ringe 3 hat man halt gesagt, die große Zeit der Elfen ist vorbei. Die Fallout-Welt ist ja nun wirklich auch, jetzt verdient jetzt auch kein Original. Aber speziell jetzt der Sinn und Zweck davon eben, die haben sich gesagt, wir brauchen etwas, was wir schnell, relativ schnell quasi in diese Kerbe reinschmeißen können, weil wenn die jetzt ja das neue Oblivion ja, ist, das neue das neue Oblivion ist wahrscheinlich noch 3-4 Jährchen weg oder je nachdem, wer weiß, was. Nee, kein neues Oblivion, neues Morrowind, das ist ein ganz ja, großer Unterschied. Was auch immer, neues mit Elfen genau. Und Königen und anderen Kack, der mich nicht mehr interessiert. Aber bei Fallout New Vegas ist es eben, dass sie jetzt eins haben, was relativ aktuell rauskommen kann, wo sie schon mal ein aktuelles Spiel haben, wo sie sich wieder dran setzen können. Und du siehst es ja auch, es ist ja auch dann ausgesourced, also dran sitzen ja Obsidian Entertainment. Ich glaube, immerhin diesmal mit ein bisschen Leuten, die die alten Fallout-Spiele bei Interplay vorher gemacht haben. Also da habe ich da wieder ein bisschen mehr Grundvertrauen, dass ich wegen Alpha Protocol verloren hatte mittlerweile. Weil es sind die gleichen Leute, ja, die Alpha Protocol und Fallout New Vegas machen. Ja. Na, und können wir darauf hoffen, dass da noch was Vernünftiges drauf wird. Ich bin da noch nicht ganz sicher, ehrlich. Aber das Beste finde ich am neuen Fallout, es wird endlich wieder neue Musik haben. Ganz ehrlich, ich meine, man konnte es nicht mehr hören. Es hat irgendwie gefühlte 3 Tracks. Fallout 3. Dog! Und dann immer dieselben Dinger. Mein Gott, endlich gibt es neue Musik. Da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf. Ich werfe mal eine Frage in die Runde, die mich interessiert, weil ich jetzt... Ja, ich hätte gern Bier, danke. Hol ich dir gleich. Weil ich es tatsächlich nicht weiß. Und zwar, das Spiel, was mich eigentlich von allen Spielen am allermeisten interessiert, ist Arkham Asylum 2. Weil mir das der erste Teil letztes Jahr unfassbar viel Spaß gemacht hat. Also wirklich, wie ich es schon lange nicht mehr hatte. Und es gab bei den Spike Awards schon einen Trailer für den zweiten Teil. Und ich weiß jetzt nicht, es gab irgendwann sogar mal ein Release-Date, wo es hieß, es kommt im Oktober 2010 raus. Das wurde dann wieder von der Seite genommen. Und jetzt weiß ich nicht, wisst ihr, ob auf der E3 irgendwas angekündigt ist, ob die was zeigen oder man hat noch gar nichts von gehört, oder? Ich weiß es nicht, aber ich freue mich schon derbe, wenn die Budget-Version vom ersten Teil rauskommt, weil ich die dann spielen kann. Und bevor ihr jetzt drüber redet, ich werde nicht viel dazu sagen, redet nicht über den ersten Teil. Okay. Nee, also storymäßig ist das auch nicht, da gibt's gar nicht so viel zu spoilen oder so. Es macht einfach nur, mir hat's einfach nur Spaß. Es wird halt neue Bösewichte geben, aber das Arkham Asylum ist wahrscheinlich dasselbe, beziehungsweise man geht in andere Ecken. Ich hoffe einfach, dass das neu ist. Wie heißt es? Gotham? Ja, das ich denk mal. Aber es heißt doch Arkham Asylum. Ich glaube nicht, dass es nicht Arkham Asylum heißt. Es okay. Es heißt irgendwie, ich hab's vergessen. Ja, okay. Angeblich natürlich saugeil. Ist es in super. Gotham oder der Knast ist jetzt in Gotham oder irgendwie so. Auf jeden Fall erhoffe ich mir einfach so eine typische PR-Aussage: 10 times as big as part 1. So, das würde mir schon reichen. Ich will es aber gar nicht zehnmal so dick haben. Doch! Es war nicht zu groß. Nee, stimmt, Simon, das finde ich auch. Das hatte genau die richtige Länge. Ja. Also, gerade als ich habe so Größe. An mir gemerkt, als es gerade so ganz minimal angefangen hat, mich zu langweilen. So mit dem Backtracken und nochmal zurückgehen und jetzt kann ich hier nochmal da oben hin. Also, ja, da hat es ja daran, dass die Spielwelt zu klein war. Sonst hätte es ja dieses ganze Backtracken nicht gegeben. Wenn die Spielwelt einfach ein bisschen größer gewesen wäre, mir hat es voll Bock gemacht. Was mich genervt hat, ist, schon wieder. Die Location, weißt du? Aber wenn es wirklich ständig was Neues gegeben hätte, du brauchst noch vielleicht 3-4 Toys einbauen, ey, ich hätte es auf jeden Fall noch 10 Stunden. Ja, ich lasse es auch also nicht. Also, es war auf jeden Fall echt großartig. Ja. Aber also, ich glaube, wenn die jetzt schon definitiv ein Release-Datum für Arkham Asylum 2 oder wie auch immer es heißt mag, ankündigen würden, wäre ich ja schon wieder skeptisch. Das ist einfach zu früh. Ich finde das immer komisch, wenn irgendwie der zweite Teil so ein Jahr nach dem ersten gleich rausgefeuert wird. Weißt du was? Ich lese ja gerade, ich Twitter zu deiner Frage, also. Eddie, der Weiß, VYSE, schreibt über Twitter: Batman 2 wird auf jeden Fall gezeigt in der SE Booth Presentation. Ich weiß nicht, ob er mehr weiß jetzt, als er geschrieben hat. Vielleicht machst du noch mal einen zweiten Tweet und schreibst uns, woher du das weißt. Ja. Nee, war, ja. Weiß, Charakternamen aus Geist of Arcadia, Scheißspiel, also glaube ich der Info nicht. Keine Ahnung. Hier, was, wo du wieder da bist jetzt, Gregor, ja. Kann ich vielleicht gerade mal was, was mir aufgefallen ist, mich hat es null interessiert, und zwar, Eddie, vielleicht dich auch noch, und zwar gab es bei EA dann diesen EA Sports Blog, wo ich dann komplett, wo ich dann Ton ausgemacht habe und irgendwann dachte ich mir, ah fuck, Moment, okay, das wird interessant, guck's mir an, und dann, das wird dich interessieren, Eddie, du hast es ja nicht gesehen, da ist die, also es geht darum, stell dir Wrestling vor oder Boxen, aber so, dass andere Leute euch beiden, also euch beiden, wenn ihr euch kloppt, zugucken können, so wie bei einer TV-Presentation, ihr kennt das ja, so Live-Feed, aber ihr habt davor sogar noch so ein Zeitfenster von 10 Sekunden, wo ihr mit der iToy, Xbox iToy sozusagen, dann quasi Sprüche und Disses aufnehmen könnt und die laufen dann, das wurde so gezeigt. Du willst mir sagen, es gibt ein Feature, wo man jetzt flamen und dissen kann? Ja, ja, genau, und zwar vor dem Match hast du genau so das, 10 Sekunden, so wie bei frühen Mega-CD-Spielen, weißt du, wenn dann irgendwie jeder Charakter kurz so einen Satz hat, I'm gonna break you good. Irgendwie so. Und das kommt dann vor deinem Kampf. Und super, die Leute gucken sich dich an. Also dich nicht, weil du wirst nicht gut kämpfen, aber Gregor vielleicht. Ja, und ich werde Gregor dich noch die besseren Sprache. Frage und das in einem. Und ich werde dich zerstören und deine Mutter hinterher. Irgendwas. Das ist deine Eieruhr. Oh? Das tat jetzt gerade wieder echt gut. Ich habe gerade über Twitter, bevor wir das nächste Thema aufnehmen, noch eine kurze Frage dazwischen. Von Buff kommen. Er geht gleich weiter. Er fragt, ist er gleich wieder weg bei Twitter? Deswegen muss ich jetzt mal. Nehmt ihr eigentlich auch den Live-Talk auf, sodass es ihn auch als Podcast geben wird? Ja, machen wir. Und es wird ihn auch als Podcast geben, was jetzt aber nicht der Grund sein sollte, um abzuschalten. Man kann sich das auch zweimal anhören. So, Entschuldigung. Ja. Wir lassen vielleicht extra Stücke weg, damit ihr euch ärgert. Ja, die Unzensierversion. Genau. Die 15 Minuten von heute, das reicht ja für alle. Weggepiepte, indizierte Spiele. Ja. Okay, aber also MMA gemacht. Hat scheinbar keinen so richtig interessiert, aber wo heißt das denn? Ja, also MMA ist ja quasi das Konkurrenzprodukt eben zu dem THQ UFC-Teil, was sie rausgebracht haben. Also THQ, da war ich auf dem Event auch gewesen und habe mit dem Entwickler gequatscht und alles drum und dran. Und EA, ja, gequatscht, in Anführungsstrichen. Ich habe immer noch die blauen Flecken. Und das MMA-Ding ist eben das, wo EA ganz echt viel Hoffnung da reinsetzt, weil das UFC-Ding ist richtig abgegangen, hat 3-4 Millionen bei sich verkauft und die EA hat eben keine Lizenz bekommen, nur von den Konkurrenzligen. Aber du weißt ja, EA, wenn die dann Sportspiele machen, die haben es ja eigentlich normalerweise drauf. Und die müssen sich natürlich was anderes einfallen lassen, damit die jetzt diesem UFC-Bollwerk, was sie schon entwickelt hat, weil die Leute wissen, UFC taugt als Spiel was, müssen wir was entgegensetzen. Und da ist so eine Trash-Talking-Option, die ich ganz interessant finde in dem Kontext, aber die eigentlich null zu MMA passt, weil dort gehen die dann mehr, weil es ja realistisch ist und echt, da wird eben nicht getrash-talkt sozusagen vor dem Kampf. Ja, es wird einfach nur auf die Fresse gehauen. Es wird dann so intens geguckt, ja, so irgendwie direkt in die Augen rein und sieht zwar so aus, als ob er gerade irgendwie eine Horde Kinder schlachten wollen würde, aber da wird nichts gesagt. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht läuft das ja auch eher so, dass man es mit einem ausprobiert, mit einem Titel, wo man jetzt sagen könnte, à la Wrestling oder UFC, da passt es vielleicht rein und dann das ausweitet auf die ganzen EA Sports Produkte. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Die Idee finde ich ganz gut. Leute zuzugucken, die es echt können und die aber auch nicht nur als virtuelle Person zu sehen, sondern noch so kurze Aufnahmen von den Leuten. Nee, das finde ich. Ich weiß nicht, ob das was ist, was die große Masse beeindruckt, aber ich finde es eine coole Idee. Also was alleine, wenn du dann auf Sport das umsetzt, Trash-Talking, ich denke jetzt an so einen Basketball-Simulator, so das neue NBA Live heißt es ja nicht mehr, NBA irgendwie anders, Elite, glaube ich, wird es dann heißen, das neue was raus, und wenn die das auf Kinect dann umsetzen, dass du dann an deiner Position stehst und da gibt es ja das Trash-Talking vor den einzelnen Spielzügen, was dort ist, das ist ja gang und gäbe, oder bei einem Footballspiel, wenn du dann drumherum stehst, dann da könnte ich mir das ziemlich geil vorstellen. Hier, ich wollte nur mal kurz erwähnen, weil ihr mich vorhin so ausgelacht habt, ich weiß jetzt, wie über das Laufband funktioniert. Stellt euch vor, ein kleines Treppchen führt hoch und dann stellt euch vor, einen riesengroßen Trackball. Ja, wie ein Swimmingpool. So ein, man klettert also hoch und in diesem wie nennt man das? Dieser Jacuzzi ist der Trackball drin und du stehst drauf und kannst dann in alle Richtungen laufen. Das Problem ist, ein Trackball ist ja rund. Und wenn das Ding auch nur 2 Meter breit ist, muss es auch 2 Meter hoch sein. Ja. Ja, und dann kannst du nur in Hamburger Altbauwohnungen damit spielen. Wieso? Ja. Du kannst doch auch nur einen halben Meter hochbauen und die Kugel muss ja nur... Ja, aber dann ist die Kugel ja auch nur einen halben Meter breit. Ja, aber es reicht, du läufst ja immer nur auf dem Fleck. Aber allein. Ja, aber das ist schon mehr balanciert. Allein die Kinect-Leiste kostet doch schon $150 und alle fangen an zu heulen, das viel zu teuer ist. Ihr werdet sehen, der Walkball. Der Walkball wird kommen. TM. Ich glaube schon, dass sowas kommen wird, aber es wird anders funktionieren. Es gibt sowas schon. Wo wir gerade bei der sowas Kategorie wie Walkball. Es gibt so ein russischer Tüftler, hat tatsächlich so einen riesigen, so einen Hamster, so eine Hamsterkugel gebaut. Und man ist im Inneren dieser Kugel. Und hat dann so eine Brille auf und ein Plastikgewehr in der Hand und spielt dann so einen Shooter und man läuft tatsächlich dann in diesem Ding. Und es steht, glaube ich, eins dieser beiden Prototypen irgendwie in Las Vegas. Man packt sich aber wahrscheinlich auf die Schnauze und bricht sich irgendwas. Ja, und rammt sich die Kanone in den. Und man dachte als Nerd bisher, man kann nicht mehr noch peinlicher aussehen als mit irgendwie Samba der Amigo-Rasseln oder mit Plastik-E-Gitarren. Aber nein, man war nicht Nerd, bevor man nicht in der schwitzenden Kugel rumgerannt ist in seiner eigenen Wohnung. Oh ja, ich seh schon, okay, ich habe fertig gespielt, der nächste rein. Was ist denn das für eine Lache hier? Also, ja, das ist Game Fluid. Ja. Obwohl, da gibt's dann neue Jobs, wo die Leute einfach die Kugeln ausleeren vorher immer. Bevor es so eklig wird, leite ich schnell um zu einer Ganz Sache. Kurz, bevor du umleitest, nutze ich die Pause, um mal rechts ranzufahren, weil es ist nämlich gleich 18 Uhr und um 18 Uhr hat nämlich Nintendo seine Pressekonferenz. Boah, krass. Und das ist für euch natürlich die Möglichkeit, euch die live anzugucken. Die wird im Internet sicherlich irgendwo gestreamt. Frage ist in die Runde. Wir wollten ja morgen, da sich das jetzt ja ganz offensichtlich bewährt hat, dieser Podcast, wir können dann morgen das noch weitermachen und übermorgen auch, wollen wir um 18 Uhr zusammen mit der Pressekonferenz schließen und dann morgen über die Themen reden, die quasi dann im Laufe des Tages aktuell geworden sind, oder wollt ihr noch ein bisschen weiter plappern? Ich habe nur noch ein Thema. Ja, ich muss sowieso gleich weg, also passt es für mich. Okay, ja, außerdem muss ich aufs Klo, also ich bin auch für morgen. Ich habe aber noch ein Thema, und zwar habe ich mir das ganz klar noch aufgeschrieben. Hier, Bad Company 2 Vietnam. Add-on. Freut sich da keiner drauf außer mir? Ja, ist ein Add-on. Ja. Doch, aber das wird super. Ich habe gleich das danach gerade so ein bisschen unter. Ja, es geht ein bisschen unter. Ja. Das ist ja auch irgendwie nichts Besonderes, aber ganz im Ernst, ey, Bad Company 2 hat so dringend auch nochmal ein neues Setting verdient, weil es ist so ein geiles Spiel und eigentlich lebt das ja eh nur von den Maps. Die können genau dasselbe nochmal machen, wenn sie wollen, nur halt mit einem anderen Setting und Vietnam, mit Dschungel und so natürlich ganz gut. Nee, auf jeden Fall. Und da habe ich mich, ich habe gleich an Erinnerung nochmal Bad Company reingeworfen und abends nochmal gespielt gestern Abend, weil ich so damals nur durch den Trailer so Bock bekommen habe. Damals an Vietnam, wo ich durch bin. Zumindest damals an Battlefield Vietnam, denn es gab ja auch für den PC tatsächlich dann schon mal den Wechsel. Ich weiß, nur Bad Company ist für mich das bessere Battlefield. Das hat einfach einen besseren, spielt sich, finde ich, besser als das alte Battlefield. Ist eigentlich ja nur das neue. Es ist ja eigentlich wie das alte, nur halt mit dem neuen Namen. Aber es hat sich halt immer weiter verbessert von Teil zu Teil. Und jetzt ist es wirklich nahezu perfekt. Und wenn jetzt noch ein neues Setting dazu kommt, freue ich mich als Battlefield-Spieler, der das immer noch spielt, obwohl er alles freigespielt hat, sehr. Also deswegen. Das ist so wie für dich jetzt New Vegas. Für mich ist das nur ein neues Setting. Genau, wenn es die Fahne hochhält, ist das will ja Bad Company 2 dann sein, eigentlich der mit vorherrschende Multiplayer-Shooter, ja, im Angesicht von Call of Duty Modern Warfare 2. Die beiden sind ja auch definitiv die Könige. Ich wüsste jetzt nicht, welcher von beiden besser ist. Halo! Nein, Halo nehme ich nicht mal in die Rechnung mit rein, da bin ich ganz realistisch. Also die beiden Spiele sind schon die Highlights. Die Frage ist, welches von denen ist beliebter? Genau, ich weiß es gar nicht. Und wenn Call of Duty jetzt mit, die haben ja ihre Map-Paps jetzt rausgebracht vor einiger Zeit und ich glaube, da muss jetzt eben Bad Company 2 auch eben mit ein bisschen was dort doch nachlegen. Ja, aber ich glaube schon, dass das so ein eigenständiges Ding wäre. Ich bin mir nicht sicher, also das Intro sah danach aus, als ob es auch eine eigenständige Singleplayer-Kampagne dazu geben wird. Also wird es ja dann doch schon ein bisschen mehr als nur ein Map-Pack. Also, mal sehen. Vielleicht wird es ja wirklich ein ganzes Spiel. Ich meine, wäre auch nicht. Bad Company 2 ist auch schon wieder eine Weile her, kann man sagen. Wenn es in einem Jahr kommt, dann passt es ja zeitlich. Ich werfe auch nochmal gut gelaunt was ganz anderes in die Runde. Musste ich sehr lachen. jetzt schon ein Mitbewerber für den Fehlschlag Award, sage ich jetzt mal so. Das neue Driver San Francisco, weil nämlich. Alter, fuck you. Habt ihr es mitgekriegt, dass Tanner jetzt im Koma liegt in Driver und deswegen kannst du im Spiel die ganze Zeit per Knopfdruck wie so ein Geist zwischen den Autos hin und her switchen. Also du musst nicht mehr mit deiner Figur da aussteigen weil und dahin gehen. Weil das nur träumt oder was? Ja. Du bist halt, Tanner ist halt im Koma und alles, was so passiert, ist dann halt so seine... Ja, war das Professor Zweistein, der Wahnsinnige? Oder Mimo, der Rächer. Oder ein Lost-Ableger mit Laura oder so. Und Jan. Aber da musste ich schon sehr lachen. Also mit so einer bekloppten Idee um die Ecke zu kommen und aus Driver jetzt so eine Nummer zu machen, okay, dass du quasi also auf Knopfdruck in so eine Geisteransicht gehst und dann kannst du das nächste Auto du meinst echt damit, dass es das dann... Das fand ich schon diskutabel. Driver war ja schon immer das Arschloch unter den Spielen. Naja, also nochmal, Driver 1 ist super, großartig. Ja, das war 1. Ja, und die hatten für den Trailer, der jetzt, bevor sie noch neue Details bekannt gegeben haben, ja das, den ersten Level nachgestellt, dass du diese Mission, die du dann im... Sollen die letzte Mission mal nachstellen? Nee, die letzte Mission, ja. da breche ich jetzt noch in Tränen aus, wenn ich dann daran zurückdenke. Aber ich hätte eigentlich gedacht, jetzt wo das Ding auch ja in den Händen von, ich glaube auch Ubisoft wieder gelandet ist, dass die da nochmal was Geiles draus haben. Wenn ich jetzt höre, dass du dort Geistertransferierung hast zwischen den Autos, ja. Ich weiß ja ich nicht. Ich bin gespannt. Also allein der Story-Aufhänger, da ist jemand im Koma und deswegen ist alles, was im Spiel passiert. Das ist aber gar nicht so neu. Da gab es irgendwie jetzt vor kurzem so ein Assassination-Spionage-Spiel aus der Third Person aus Deutschland. Das hatte genau dieses Setting. Stimmt. Die Tussi war im Koma und du konntest dann so eine Art Slow-Mo-Effekt erzeugen, indem sie sich halt, wie sie das im Koma macht, weiß ich nicht, aber sich selbst Morphium quasi gegeben hat, hast du dann in dem Traum, wo sie ihre Mission rekapituliert hat, konntest du dann Slow-Mo einbauen. Und ganz großer Dreck. Wie der Erfolg dieses Spiels ganz gezeigt große hat, Scheiße. Ist so ein Story-Aufhänger Garant für Verkaufserfolge. Ja, das geht aber... Also das kann ja nur geil werden. Ich will mal wieder, weil wir jetzt zum Ende des Livecasts kommen, nochmal, Nils hat es gesagt, gleich beginnt die Nintendo-Konferenz. Und vielleicht sollten wir mal ganz kurz sagen, kann man das übrigens alle sehen. Ja, kann man ja vielleicht mal ganz kurz sagen, was man sich vielleicht so von Nintendo jeder einzelne erwartet. Wir werden es gleich erfahren, welche Erwartungen davon überhaupt erfüllt werden. Aber man kann ja jetzt noch Wünsche äußern. Der 3D-Handheld. Genau. Der coole 3D-Handheld, wenn er denn kommt. Ich hoffe, dass er mich echt flasht, dass es eine Idee ist, Nintendo wo ich nie drauf gekommen wäre. Wird er denn so heißen, 3DS? Ja, okay, dann 3DS. Ja, da haben wir auch neulich auch in unserem Forecast drüber gesprochen, mit geteilter Meinung. Einige waren super skeptisch und haben Akro-Tunes verbreitet. Ich glaube, das war derselbe, der sich gerade drauf gefreut hat. Nein. Ja, ich erwarte einfach, ich habe hohe Erwartungen. Entschuldigung, wenn du einfach mit ein bisschen mehr Fallout zu begeistern bist. Nee. Ich habe gesagt, dass ich mich echt freue auf den 3DS und sehr gespannt bin, was sie machen. Und auch, also ich hoffe, dass sie uns nicht veralbern, dass das genauso wird wie diese Studie von dem 3DS mit diesem, mit dem DSi, mit dem 3D-Spiel so rum, dass es nicht eben die gleiche Technologie ist und die das nur mit einem neuen Handheld besser verkaufen, sondern ich hoffe, dass es wirklich cool wird und richtig gut. Ach so. Eine kleine Irritation. Hab ich jetzt so vielleicht? Wer darf denn das Mikro festhalten? Wir haben nur noch 8 Minuten, dann geht die PK los. Die Leute müssen sich ja noch einwählen bei GameSpot oder bei YouTube. Und Zelda sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Möglicherweise. Es gibt Gerüchte, dass ein neues Zelda vorgestellt wird. Aber das wird, und das befürchte ich, für den 3DS kommen. Möglich, aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ja, doch. Doch, das wird was Schlechtes sein, wenn es für den 3DS kommt. Ich will mal wieder ein richtiges Zelda, echt. Also wenn die Gerüchte dann stimmen sollten, dass da eventuell die auch eine neue Heimhardware dann noch vorstellen, ob es jetzt ein VHD sein wird oder was auch immer dort kommen sollte, und das im Verbund mit einem neuen Zelda dann nochmal passiert, was wenigstens, ja, was die Steuerung angeht, wird da Motion Control Kack mit dabei sein, aber wenn die Grafik dort auch mal dann stimmt. Ja, und das ist das Einzige, was mich am Twilight Princess noch ein bisschen so stört. Es war auch ein gutes Zelda, aber es war grafisch weil. Und irgendwie Zelda war seit langem nicht mehr grafisch geil. Da konnte ich auch die DS-Teile nicht mehr wahrscheinlich spielen. Wahrscheinlich steckt im 3DS dann auch wieder ein Wii, aka ein Gamecube. Ja, das war schon. Zelda, also auch Ocarina of Time grafisch. hat mich weggeblasen damals. Und auch sogar mit Wind Waker haben sie ja wirklich sogar auch experimentiert, was sich andere nicht trauen mit einer erfolgreichen Serie. Muss man ja auch mal sagen. Also ich hätte Bock auf ein neues, wegweisendes Zelda, aber wenn das wieder derselbe Scheiß ist mit Enterhaken und Angel und 4 Fackeln öffnen, damit, anzünden, damit die Tür aufgeht. Ich werde zu alt für diesen Scheiß. Sofort auf. In der Sekunde höre ich auf. Und die Frage ist ja, ob Nintendo noch irgendwelche Innovationen ankündigt, was die Wii angeht. Also ob die jetzt wiederum in Zugzwang sich sehen und auf ich sag gerade einen Wii Fitboard. Ja, aber Die Wii Shit Toilette oder so. Das ist für Nintendo jetzt ist echt keine leichte Situation. Sie sind noch Marktführer, sind auch die ersten, die diese neue Form der Spieleführung eingeführt haben mit der Wiimote. Jetzt werden sie offenbar zumindest auf dem Papier überholt von Microsoft und Sony. Und sie sind jetzt halt irgendwie in Zugzwang. Also ich bin echt gespannt, was sie jetzt machen. Ob die das einfach ignorieren und sich weiter auf ihrer Nummer 1 ausruhen oder ob die jetzt probieren, das irgendwie wieder auszuhebeln, was die Konkurrenz macht. Aber während wir hier reden, auch nicht mal eben kurz über Nacht zu machen ist. Da werden jetzt der neue Vitalitätssensor vorgestellt. Jetzt endlich mal auch mal konkret. Von Vitalität Klitschko. Es ist auch für mich die letzte Stunde, Entschuldigung. Immer schlechter. Der Nils hat das letzte Wort. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war unser Experiment, der Versuch zum ersten Mal einen Live-Podcast zu senden. Nach allem, was wir gesehen haben, habt ihr zahlreich zugehört. Vielen Dank dafür. Und morgen um 16 Uhr geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr nehmt euch frei und habt nochmal die Geduld, so lange zuzuhören. Dann reden wir über das, was heute passiert ist und worüber wir natürlich noch nicht reden konnten. Wir winken mal. Unter anderem natürlich eben auch die die Nintendo-Pressekonferenz. Jetzt seht ihr uns auch im Bild und wir winken. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss, ihr Säcke. Tschüss. Ja.